S1 is the holder of a boulder. Money folder. You want a fresh style? Let me show you. Kinder, ihr könntet ja bis zum Ende hören. Gibt's Einwände? Die werden dann hier also wenn sich jetzt jemand darüber beschweren will, dass ihr uns, wie lange geht der Mix hier noch? Naja, lass ihn noch ein Stündchen gehen. Wenn jetzt jemand den echten Ehrgeiz hätte, was will ich ihn jetzt eigentlich fragen? Ob wir durchlaufen lassen sollen? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ja, Kuttner, lass mal lieber Mixtape laufen. Alles, was jetzt kommt, kann nur schlimmer sein. Mann, ey. Kinder, ihr könnt aber mal Unmut machen. Mann. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Yeah. war die Singlegruppe Sechs Pistolen. Oh Mann. Kinder. Ich sag euch, die Lage ist schlimm und wird schlimmer. Sieht alles nie gut aus und wird nie besser. Was machen wir heute hier? Ich muss mir jetzt immer Mut beim Anrufer holen. Hallo, Anrufer? Sag doch mal, du bist aber auch nicht ermutigend. Hallo, Anrufer? Hallo. Hallo, wer bist denn du, Anrufer? Obi. Obi? Ja. Ach, Obi ist auch aus Dings, oder? Wie aus Sargleben, ja. Nee, meine ich nicht. Aus Sargleben? Nein, aus Star Wars. Ja. Genau. Obi. Aber man, andererseits auch nicht. Ich meine, andererseits im Baumarkt, wa? Wollen wir uns mal nicht vormachen. könntest du auch Bar heißen. Oder Praktiker fände ich total praktisch. Alles aus Erinnerung, ja. Alles was? Ein Rapper auch. Rapper ja. Auch. Ja, damit Obi tries und ist ziemlich gut, also. Soll ich mal Langfeld fragen? Obi, ja, kannst du fragen. Obi Tricent. Hörst du, ist das Dude? Sagt er überhaupt ja nichts. Die draußen sind, die sind gerade total ins Koma gefallen. Ich glaube, die haben da vor den Vorraum mit flüssigem Stickstoff geflutet. Jetzt bewegen die sich. Immer wenn mein Freund Gerald Kötter eigentlich zuhört, dann jetzt nicht anders, als dass gleichzeitig die Zunge rauskommt. So wie jetzt gewissermaßen meine Worte in sein Ohr dringen, drücken die offensichtlich, weil der Kopf im Kopf, weil er so mit Gedanken voll ist, dass er einfach keinen Platz mehr ist. Und wenn jetzt ein fremder Gedanke ins Ohr rinkommt, dann muss wenigstens die Zunge so lange draußen hängen. Genau, da liegt er. Fragt ihn doch mal, ob er Obi Tricent kennt. Wie heißt der? Obi Trice. Obi Trice. Kannst du mal Langenfeld fragen, ob der Obi Trice kennt und ob er den für extrem cool hält? Obi Trice, ist der cool? Ja, schüttelt er in dem Maße, wackelt er in dem Maße mit dem Kopf. Also hör mal. Wie ihm flüssiger Stickstoff das quasi nur erlaubt. Mann, André, du musst dich ein bisschen mehr daran orientieren, was unsere jungen Menschen hören wollen. Sieht mich aus. Ja, reicht ja schon, wenn ich das nicht mache. Oder? Ja, genau. Ja, genau, du sollst da Ofen spielen. Ach so, habe ich heute nicht bei. Das hast du nie bei. Nee, habe ich nie bei. Ich kann ja auch nicht immer alle dabei haben. Naja, aber ich habe aber wieder immer andere interessante Sachen dabei. Was denn? Wie fällt mir jetzt gerade nie ein. Super. Aber schöne Dinger, schöne Kracher wieder. Schöne so. Kämpfermusik. Nee, heute, Kämpfermusik nicht direkt. Nö, aber ja, naja, so, aber verschiedene Musiken schon wieder. Worüber wollen wir heute reden? Ich würde so ein jeder Hörer darf selbst bestimmen, über was er redet. Echt? Na denn, also, pass mal auf, das ist total hart. Dann fangen wir mal an. So, worüber möchtest du denn reden? Siehst du, ihr noch? Ha. Nee. Das ist das Allerschwerste. Die Leute, die sich darauf, oder? Kinder, das funktioniert nicht, wenn ich vorne ein böser, diktatorischer Lehrer steht. Du gibst zwei Themen vor und der Anruf kann sich eins davon aussuchen und darüber redet man dann. Das macht es ja auch nie besser, oder? Na, ja. Dann kannst du wenigstens entscheiden. Also, echt? Kannst du wenigstens. Nee, ich würde mal heute gerne über Sachen reden, die man nicht zu Ende gebracht hat. Wo man gewissermaßen die Flinte ins Korn geworfen hat, wo man mitten Mang aufgehört hat. So Geschichten. Ach so. Nicht zu Ende gebrachte Sachen. Kurz abgekürzt NZEGS. Damit ist man doch dann den jungen Menschen wieder verständlich, oder? Ja. NZEGS ist das heutige Thema der Sendung hier. Wer sich daran beteiligen will, kann hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Genau. So, Obi, bist du denn jemand, der Sachen nicht so richtig zu Ende bringt? Na, eigentlich schon. Also, ja. Ja, oder, also, dann sagen wir mal so, wo hast du mal eine Sache, die du dir vorgenommen hast, wirklich zu Ende gebracht? Das heißt, dein Land, ich könnte jetzt das Gegenteil sagen, was ja, das ist klar. Nee, aber was hast du denn zu Ende gebracht? Wir kommen zu dem Gegenteil, kommen wir gleich. Was habe ich zu Ende gebracht? Da fällt mir aber gar nichts ein. Genau so ist es. Darum leben wir in so einer unfertigen Welt. Ja, das stimmt. Weil wir natürlich, weil überall nur Leute da sind, die vielleicht hin und wieder gute Vorsätze haben, so ja anfangen, aber nicht zu Ende bringen. Ich habe heute ein Regal aufgebaut. Das habe ich zu Ende gemacht. Und fertig? Echt? Ja. Wie, wo hast du, was für ein Regal hast du noch? Was heißt denn ein Regal aufgebaut? War das so richtig so Einzelteile? War das so IKEA-mäßig oder was? Nee. Ja, von der Art. Wie denn? Beschreib mal. Nee, also ja, kein Regal, sondern so ein Küchenschrank. So. Ja, meine Schwester ist umgezogen, da habe ich ihr beim Aufbauen geholfen. Dann haben wir einen Küchenschrank gebaut. Echt? Ja. Und fertig? Ja, fertig. Das ist eine Sache, die du zu Ende gebracht hast? Ja. Ja, aber das ist jetzt aber nicht, was du dir vorgenommen hättest. Es gibt doch so Sachen, wo man sagt, jetzt renoviere ich mal meine Wohnung und das ist zum Beispiel, also ich kriege das zum Beispiel nie fertig. Die Scheuerleisten oder was auch immer bleiben immer ungestrichen. Also so ein paar Sachen bleiben einfach immer unfertig. Wohnungsrenovieren ist zum Beispiel ein klassischer Fall von die Flinte ins Korn werfen, etwas nicht zu Ende bringen. Die Wohnung renovieren, weil die ziemlich schlimm vorher aussah. Also, die Wohnung sah total schlimm aus vorher? Naja, die sind da nur eingezogen, der Vormieter hatte die irgendwie so demoliert. Ach so, krieg mal einer an. Oh, nicht schlecht. Sag mal, machst du eigentlich selber auch Musik? Ich? Nee. Nee, warum denn nicht? Ich mach manchmal so Remixe, also am Computer. Aber. Remixe. Aber richtig, richtig selbst, dass du richtig selber schöne Musik machst? Nee, ist nicht der Fall. Nee. Schade. Habe ich auch nicht die Mittel zu, also. Was heißt die Mittel? Da reicht ja eine Mundharmonika oder eine Maultrommel oder eine billige Gitarre. Ach so, ich spiele Klavier ein bisschen. Ehrlich? Ach, dazu hast du die Mittel, oder was sagst du, hast die Mittel nicht dazu? Klavier ist doch viel teurer als eine Mundharmonika. Ich irgendwie aufnehmen oder so. Ja, mach doch mal, nimm doch mal ein paar Sachen auf. Du spielst Klavier? Naja, ich hab jetzt aufgehört, weil mir wurde es zu viel. Ich hab 8 Jahre Klavier gespielt und dann... Hör nicht auf, mach weiter. Nee. Doch, bitte, bitte. Das bringt's mir nicht. Doch, mir zuliebe. Ich kann keine Runden, so ich weitermache. Weil es toll ist. Ja, super. Weil man einfach Augen zu, durch und wenn man es hinterher dann so richtig kann, dann kann man da echt, hast du später total viel Chancen bei Frauen und so. Wirklich. Außerdem kannst du immer noch Rockstar werden. Mit Klavier. Natürlich, wenn man erstmal Klavier kann, dann kann man das andere mit links. Das ist wie wenn du Lateinisch kannst, dann lernst du Italienisch und Spanisch und alles mit links. Das hätte ich beim Unfertigen gesagt, Latein. Ich kann absolut kein Latein. Nee, geht nicht um, was man nicht kann, sondern was man nicht zu Ende gebracht hat. Ich meine, das ist ja auch nicht so zu Ende Latein, zu bringen. Ja. Aber offensichtlich hast du jetzt, sagen wir mal, das Klavier nicht zu Ende gebracht. Könntest du nicht eine schöne Coverversion von Nothing machen? Monday nothing, Tuesday nothing, Wednesday, Thursday nothing. Das mit Klavier, das würde ich mir total schön vorstellen. Habe ich nicht die Noten. Dann musst du nicht die Noten haben. Wenn du 8 Jahre Klavier gespielt hast, dann hörst du das raus. Das stell dich nicht so an. Ich kenne das Lied nicht. Also. Oh, na dann hör mal zu, ich habe das hier schon 10-mal gespielt. Du kannst nicht immer nur so ofenfixiert sein. The Fox. Spiele ich jetzt nicht, aber spiele ich nach den Nachrichten. Okay. Und dann hörst du dir das genau an, bitteschön. Ja, genau. Ja? Und ansonsten, wenn du Donnermusiker werden willst, dann hörst du dir jetzt so den folgenden Song an. Wie sehen denn deine Englischkenntnisse aus? Oh, ganz gut. Ja, echt? Seit der 3. Klasse. Shel Silverstein, der vom schweren Los eines Folksingers singt, berichtet, indem er sagt, er würde gerne von so Kettensklaven singen. Von schwarzen Kettensklaven, die ausgebeutet werden und sich befreien wollen und sagt, das ist aber scheiße, hier fällt ihm nicht so leicht, er ist nämlich weiß und jung und jüdisch und die einzige Kette, die er hat, die hängt an seinem Fahrrad. Shel Silverstein, vielen Dank, Obi. Ja. Danach geht's dann weiter mit dem Thema NZEGS. Nicht zu Ende gebrachte Sachen. Tschüss! Well, I'd like to sing a song about the chain gang, whack, and swinging 12-pound hammers all the day, whack, and how I'd like to kill my captain, whack, and how a black man works his life away. But what do you do if you're young and white and Jewish, and you've never swung a hammer against the spike? And you've never called a water boy early in the morning, and your only chain is the chain that's on your bike. Your only chain is the chain that's on your bike. Well, now I'd like to go walking up the highway, feeling cold and wet and hungry all night long. with some hard rambling and hard gambling and hard smambling, hard blambling, but always taking time to write a song. But what do you do if you're young and white and Jewish and you've never heard an old freight whistle blow and you've never slept the night in a cold and empty boxcar and you take the subway everywhere you go? Oh, oh, you take the subway everywhere you go. Now I'd like to sing a song about the coal mine, a chipping away in Tunnel 22. And when I hear that timber crack, why, I support it with my back until my comrades all crawl safely through. But what do you do if you're young and white and Jewish and you've got to be in class at 9:30? And in spite of all your urging and your pleading and your crying, your mother says it's too dirty down in the mine. That's what she says. Your mother says it's too dirty down in the mine. Well, now I'd like to sing about the Mississippi, working on the levee all the day. And when them cotton balls get rotten, you got a lot of rotten cotton. And on Saturday, you go and spend your pay. But what do you do if you're young and white and Jewish and you've never loaded cotton on the dock and you've never worked a day and never drunk up all your pay? And the only levy you know is the levy who lives down the block. Oh, yes, the only levy you know is the levy who lives down the block. Shel Silverstein mit, schon, ja, naja, gut, genau, Folk Singers Blues. So, wir sprechen heute über NZEGS. Ist das heute Thema, nicht zu Ende gebrachte Sachen? Wollen wir mal, hallo? Hi. Hi. Hier ist Basti. Basti. Ja. Na, das ist doch schön, Basti. Ja. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause von der Arbeit. Ach so. Aber du hast schon mitgekriegt, was das Thema der heutigen Sendung ist. Ja. Weil eigentlich versuche ich mal, ich meine, ich bin so stolz, dass ich jetzt mal ein Thema habe, dass ich jetzt auch wirklich echt volle Pulle 100 pro den Ehrgeiz hätte, dass wir über dieses Thema reden. Und dieses Thema heißt Sachen, die ihr nicht zu Ende gebracht habt. Nicht zu Ende gebrachte Sachen, NZEGS. Ja, und zwar, die wäre bei mir, ich habe mir vorgenommen, mir nur 2 DVDs im Monat zu kaufen. Aber das schaffe ich leider nicht. Ich muss Ach so, das ist ja jetzt aber nicht eine nicht zu Ende gebrachte Sache, sondern das ist ja jetzt bloß ein gebrochener Vorsatz quasi. Naja, für mich zählt das irgendwie dazu, weiß ich auch nicht. Nein, für mich zählt das aber nicht dazu, ich weiß. Na gut. Du weißt es nicht, für dich zählt es nicht, ich weiß, für mich zählt es nicht. Ja. Ja, naja, so. Nee, aber hast man nicht so, ey, so vorhin am, oh, heute baue ich mal der Frühling naht, und nee, oder der Winter naht, ich baue ein Vogelhäuschen, dann fängt man an zu sägen und zu nageln, und dann bleibt's beim halben Vogelhäuschen. Ah, ich verstehst nicht, du, so halbe Sachen eben. Ah. Also, aber nicht zu Ende gebrachte Sachen, NZEGS klingt einfach besser als halbe Sachen. Die ist ja nur HS. Ach so, ja. Klingt nicht so gut, verstehst du? Aber nicht durchgehaltene Vorsätze wäre wieder ein anderes Thema, was ich gerne mal in einer der folgenden Sendungen behandeln kann. Ja, ich wollte dann nämlich auch mal fragen, wann mal wieder was so über DVDs, Film oder so kommt irgendwie, weil da wollte ich mich mal ein bisschen über die Filmindustrie auslassen oder aufregen wahrscheinlich. Na, nicht nur, also ich würde auch mal Lobe gern aussprechen und so. Nee, aber mache ich ja nicht so eine Sendung über Filme und DVDs. Ja, na gut. Müsste jemand anders machen. Ja, machen wir das mal anders. Musst du mal jemand anders fragen. Okay. Ja? Genau, oder so wie damals die Star Wars Sendung oder so. Ja, aber ich mache ja auch keine Star Wars Sendung. Ja, aber wäre mal wieder cool. Wäre mal wieder cool ist bei mir falsch, weil ich habe ja noch nie eine gemacht. Also insofern könnte ich die nicht wieder mal machen. Weil ich ja noch, verstehst du? Ja, ich verstehe schon. Ja? Okay. Okay. Tschüss. Ciao. So, hallo, wer bist denn du? Ah, hallo, wer bist denn du? Genau. Ah, Mann. Hab ich mit, oder? Hab ich mit, Kinder. Das ist doch eine schöne Erinnerung. Ich glaube, das war jetzt auch ein Hinweis, dass es vielleicht mal wieder kurz angespielt werden sollte. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Genau, Rocket Freudenthal. So, hallo, jetzt Mensch. Ja, hier ist Fonny. Wer ist da? Fonny. Fonny? Fonny, Mensch, kennst du mich nicht mehr? Fonny. Fonny. Vorher soll ich nicht kennen, Fonny. Ach, von letzte Sendung. Ach, oder von letzte. Du bist von letzte Sendung? Ja. Na, das ist ja, die einen heißen Fontane, die anderen heißen von Goethe. Oder von letzte Sendung. Und du heißt, ich bin Jürgen von letzte Sendung. Nee, Jürgen heiße ich. Rolf von letzte Sendung. Ja, Rolf heiße ich ja auch nicht. Wie heißt du denn? Ja, Fonny. Fonny? Richtig. Na, ich denke, du heißt von letzte Sendung, da brauchst du ja einen Vornamen verstehen. Nee, ja, Fonny von letzte Sendung klingt ja auch cool. Fonny, nee, klingt doof. Na gut, dann klingt das doof. Naja, ist auch nicht das Thema der Sendung, ne? Stimmt, sondern das Thema der Sendung ist NZEGS. Nicht zu Ende gemachte Sachen oder wie auch ja, immer. Ja, gebrachte. Aber die Klasse gemachte auch gelten. Ja, genau. Bist du denn tendenziell vom Anspruch her, von deinem inneren Ethos quasi, bist du dann eher ein zu Ende bringer, denn jemanden zu Ende bringen woller? Na, das überhaupt nicht. Ich meine, ich. Ach so, na, dann fällt es dir also total leicht, Sachen nicht zu Ende zu bringen. Ja, so sieht das aus. So sieht das also aus. Ja. Na, das ist doch mal schon mal schön unschön. Genau, also ja, da fange ich schon mal an, und zwar ja. Mit meinen ungefähr 2000 nicht zu Ende gebrachten Zeichnungen, die hier bei mir zu Hause sind. Was für Sachen? Zeichnungen? Ja. Was für Zeichnungen denn? Ach, von irgendwelchen Sachen, mir fällt immer was ein, dann nehme ich so einen Block hervor und dann wird wieder doof und dann schmeiß ich einen Block. Fällt dir irgendwas ein und dann musst du das zeichnen? Genau. Was fällt dir denn da zum Beispiel? Wie kann einem denn was einfallen, was man zeichnen muss? Passiert mir nie. Denn mir fällt auch manchmal was ein, aber ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt zu zeichnen. Naja, also. Sag mal zum Beispiel irgendwas, was dich total drängen, einen Einfall, der dich total drängen würde, ihn zu zeichnen. Naja, ich mal so eher Raumschiffe und so weiter oder so Figürchen, futuristische Sachen. Oh, mir ist gerade wieder ein Raumschiff eingefallen, ich muss es zeichnen. Genau. Echt so? Ja. Und fallen dir denn auch manchmal dreibeinige Pferde ein? Nee. Doch, klar. Glaube ich nicht. Ich sitze hier zum Beispiel, von einem dreibeinigen Pferd. Wenn ein dreibeiniges Pferd sehe, ja, selbst wenn es fertig machen würde, sieht ja wahrscheinlich aus, wie nicht zu Ende gemacht. Genau, also, nee. Weil ja, normalerweise haben ja Pferde vier Beine. Hast du schon mal ein dreibeiniges Pferd gesehen? Nee, dreibeinig. Wissen Sie überhaupt gar nicht, ob das geht, dreibeinige Pferde? Das geht ja auch nicht, weil ein dreibeiniges Pferd ja kein Pferd mehr ist, ne? Also, ein Pferd. Wieso denn nicht? Weil ein Pferd fährt oder was? Nee. Pferd hat vier Beine. Pferd ist definiert mit. Ja, aber wenn ein Pferd mal einen Straßenbahnunfall hat? Ja, da hat's drei Beine. Stimmt, aber dann hat's drei Beine. Ja, da kriegst du Prothese. Naja, nee, stimmt nicht. Da gibt keine Prothesen für Pferde. Aber wie sollen das dann laufen? Ich meine, das weiß ich ja auch nicht, aber ich sage ja bloß, das ist doch total interessant. Dreibeinige Pferde. Lässt sich aber auch realisieren, so zeichnerisch. Ich weiß jetzt nicht. Na, glaube ich nicht. Nee? Nee, weil man ja nicht weiß, wie denn in Wirklichkeit aussieht, ein dreibeiniges Pferd. Hast du schon mal ein dreibeiniges Pferd gesehen? Die sieht man nie. Nee. Die sind nur reiche Privatsammler in Amerika, die hin und wieder mal ein dreibeiniges Pferd haben, das aber nicht der Öffentlichkeit zur Besichtigung zur Verfügung stellen. Das glaube ich auch, ja. Das ist wirklich so. Ja, oder die sitzen in so japanischen Banksafes. Nee. Doch, oder vielleicht so ein superreicher Russia-Öl-Mafia-Boss. Russischer Ölmafia-Boss kann sich vielleicht ein dreibeiniges Pferd leisten. Ansonsten würde man ja welche sehen. Ölmafia-Boss, was soll nicht sein? Na, einer, der Milliarden gemacht hat mit Mafia und Öl. Mit Öl, aber unter mafiotischen Bedingungen quasi. Okay. Sag mal. Der hält sich dreibeinige Pferde, also. Na, hält sich, aber vielleicht, die kurven den Markt leer. Weil dreibeinige Pferde so selten sind, dass sie quasi wie eine Kapitalanlage erscheinen müssen. Ja. Weise. Wenn die so selten sind und niemand sie sieht, deswegen malt man sie ja, damit man vorstellt. Nee, aber wenn man noch keinen zu sehen hat, dann kann man es ja nicht malen. Ja, ich habe auch noch nie ein Raumschiff gesehen. Wobei Sachen, die man... Stimmt, Sachen, die man noch nie gesehen hat, die kann man ja ganz einfach malen. Ja. Schwerer ist ja Sachen, die man gesehen hat, zu malen. Ja. Jetzt mal richtig überzeugend, nur mal einen Puh... Wie sieht jetzt auch nicht zu malen? Ist ja viel schwieriger, als was ausgedachtet. So sieht's aus. Also du hast jetzt gewissermaßen das alles nicht zu Ende gebracht, deine ganzen Zeichnungen da. Dann mein Zimmer aufräumen, das ist aber auch wieder so vorne. Naja, das ist ja irgendwie klar, dass man das nicht schafft. Also das schaffe ich ohne. Aber sag mal, gibt's denn so eine Zeichnung, die dir besonders, wo dich besonders schmerzt? Ja, sind so meine ausgedachten eigenen Comics, aber ich finde immer cool, so, ja, dann male ich die erste Seite und dann fällt mir schon wieder was Neues ein und dann gehe ich weg und ich esse was, Fernseher und dann ist es schon haben wieder. Haben die denn so ein Thema, eine Überschrift, deine Comics? Ja, ja, doch, das auch. Welche, also, welcher ist denn der Comic, der am unabgeschlossensten, am schmerzlichst unabgeschlossensten ist? Ich weiß, also einen Titel haben sie noch nicht. Ich habe nicht mal immer nur die sogenannten Splash-Panels am Anfang. Ja. Das sind so die, die Anfangsbilder, die man auch manchmal. Ja, aber schon so, dass eine Geschichte quasi erkennbar wird, ja, ja, würde? Ja, das genau. Ja. Also, ich weiß auch, worum es geht immer. Also worum geht's denn bei einem der Comics, die du nicht zu Ende gebracht hast und wo schade ist, dass du die nicht zu Ende gebracht hast? Also ich mal halt, wie schon gesagt, mir gern so futuristisches Material eben. Und nein, ich meine jetzt nicht die Form, sondern ich meine die Story. Die Story? Ja, also da kommen mir die Ideen halt immer erst beim Zeichnen. In der ersten Seite ging's halt um den Typen, der halt so ganz weit ab vom Schuss lebt in seiner eigenen Welt, an so einem See in einem Tal, der... Ja. Ja, genau. Und dann? Und was hätte denn passieren sollen? Ja, dann kommt halt der Wendepunkt, also der Konflikt in der Story. Ja, aber was wären der Konflikt gewesen? So viel musst du doch dann wenigstens schon im Kopf haben. Ja, dass zum Beispiel ein Raumschiff abstürzt in seinen See und er nicht weiß, wo es herkommt und er... Ja! Ja, zumal ich keine Länderkennung hinten dran hatte. Genau. Das blöde Raumschiff könnte ja draufstehen, dass es aus Bulgarien kommt oder so. Mann, lieber Freund. Oder auch Sachsen. Genau. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, okay. Okay. Ja, bis später, ne? Tschüss. Genau, tschüss. So, jetzt erstmal Richard Hell Blank Generation und dann kommen gleich eine Fritz-Kurzinfo. Richard Hell and the Voidoids, Blank Generation war das. So! Wegen des enorm sagenhaft gigantischen Erfolges. Und weil wir noch ein paar iBooks übrig haben, spielen wir diese Woche auf Fritz wieder Eimer iBook. Spielt mit und gewinnt am einarmigen Banditen zuerst ein Ei, dann einen Eimer. Mächtig gewaltig. Und dann ein iBook. Das handliche Edelnotebook von Apple. Eimer iBook. Ein Spiel, drei Preise. Diese Woche. Und im Radio. Fritz vom RBB. 22.35 Uhr. Fritz, Info. Nachrichten. Und zwar mit Gerald Kötter-Heinrich. Oppositionsführer Prodi hat die Parlamentswahl in Italien gewonnen. Nach offiziellen Angaben konnte sein Mitte-Links-Bündnis auch im Senat mehr Stimmen für sich verbuchen als das Lager von Ministerpräsident Berlusconi. Dass Prodi im Abgeordnetenhaus die Mehrheit hatte, war vorher schon klar. Wahlverlierer Berlusconi will den Sieg nicht anerkennen und fordert eine Neuauszählung der Stimmen. Iran hat nach eigenen Angaben erstmals erfolgreich Uran angereichert. Das teilte Präsident Ahmadinejad in einer Fernsehansprache mit. Er sagte wörtlich, Iran ist dem Club der Nuklearstaaten beigetreten. Angereichertes Uran wird auch zum Bau von Atombomben benötigt. In Frankreich haben hunderte Studenten ihren Erfolg im Kampf um den Kündigungsschutz gefeiert. Die Regierung berät derweil über einen neuen Gesetzentwurf. Statt den Kündigungsschutz zu lockern, sollen jetzt schlecht ausgebildete Jugendliche besser gefördert werden. Die Lage in den Hochwassergebieten entspannt sich. Die Pegel sinken, die Gefahr ist aber noch nicht gebannt. In Brandenburg sind die Deiche stark durch Sickerwasser bedroht. Nach Angaben des Umweltamtes nehmen die durchlässigen Stellen in der Prignitz kontinuierlich zu. Zum Sport. Eintracht Frankfurt hat als erste Mannschaft das DFB-Pokalfinale erreicht. Die Frankfurter gewannen im Halbfinale gegen Arminia Bielefeld mit 1:0. Wetter. Die Temperaturen sinken nachts auf 3 bis minus 1 Grad. Gegen morgen kann es anfangen zu regnen. Tagsüber ist es dann stark bewölkt mit einzelnen Schauern bei 7 bis 9 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz mit einer Meldung A10 nördlicher Berliner Ring, Schwanebeck Richtung Havelland zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg ist wegen Bergungsarbeiten die rechte Spur gesperrt. Es kommt zur Behinderung, ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt für euch. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz im Raum Angermünde. Blue Moon. So, jetzt für alle Klavierspieler unter euch. Wie angekündigt, The Fox mit Nothing. Schön hinhören. Ich würde mich wirklich über diverse Coverversionen freuen. Man kann es ja anfühlen, womit man will. Die singen sich ja so durch alles Mögliche durch. Montag nicht, Dienstag nicht, Mittwoch, Donnerstag nicht, Freitag ja nicht, Samstag und Sonntag zu aller Seite der Überraschung auch nicht. Dann September, Dingschen, Oktober, November, Dezember nicht. Dann Marx, Lenin, Trotzki, Einstein nicht, alles nicht, New York nicht, Chicago nicht, Berlin nicht, nicht, nicht, nicht. Man muss nur so die Melodie ansatzweise erkennen, aufnehmen und dann kann man sich seinen Text selber schreiben. Wäre natürlich, ist natürlich wunderbar, wenn man anfängt, Montag gar nichts, Dienstag gar nichts, Mittwoch, Donnerstag gar nichts. Wenn man genau hinhört, singen Sie das sogar selber, so in Deutsch, ist natürlich extrem schwer zu erkennen, wenn Amis Deutsch singen und seiner in Spanisch und dann weitert sich das überall hin. Ich würde mich echt total freuen, wenn ihr deine Coverversion möglicherweise als MP3 dann herstellt und mir mailt an kuttner@kuttner.de. Taucht immer wieder die Frage nach meiner Mailadresse auf. kuttner@kuttner.de. Hier ist sie genannt. Hier sind The Fox mit Nothing. Freitag vor der Novena, gar nicht, Kegelage, alles weiter gar nicht. Lohn ist nada, Markt ist nada, Mirkel ist die Quere, nada. Jenes Wort kann mir auch ein Poco mas nada, Sabado, otra nada. Nothing. May and June are left for nothing. vibe a whole lot, nothing. I can't resist nothing. Reading nothing, writing nothing, even arithmetic nothing. Geography, philosophy, history nothing. Social anthropology, nothing. Old Village Voice, nothing. New Yorker, nothing. Sing out in folkways, nothing. Harry Smith and Allen Ginsberg, nothing, nothing, nothing. Poetry, nothing. Music, nothing. Painting and dancing, nothing. The world's great books, a great set of nothing. Body, nothing, a fucking nothing, sucking nothing, flesh and sex, nothing, church and Times Square, all a lot of nothing, nothing, nothing, nothing. Stevenson, nothing, a Humphrey, nothing, Averill Harriman, nothing, John Stuart Mill, nothing, Engels, nothing, Bakunin, Kropotkin, nothing, Leon Trotsky, lots of nothing, Stalin, less than nothing, nothing, nothing, nothing, nothing. Nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, lots of it, nothing, nothing, nothing, nothing, not a goddamn nothing thing. The fuck's with nothing. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Genau. Kinderthema heute ist NZEGS. Nicht zu Ende gebrachte Sachen. Wer über qualifiziert nicht zu Ende gebrachte Sachen tatsächlich verfügt und nicht irgendwas, was nicht gelungen ist, was er nicht gemacht hat oder so, sondern richtig, ich nehme mir vor, ein Vogelhäuschen zu bauen und komme knapp bis zur Hälfte auf dem Level, aber natürlich qualifizierter, kann, sollte hier anrufen und seinen Beitrag zum Gelingen dieser Sendung leisten. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Aber darüber hinaus nicht vergessen. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Ach, ein toller Song. Hallo? Doch, Doc, Markus hier. Tag, Markus. So, wie alt bist du eigentlich? Oh, 19. 19, kick mal ihn an. Richtig, schon fast ein Erwachsener, könnte man sagen, oder? Annähernd. Du würdest dich selber als annähernd erwachsen beschreiben? Oh, jo. Hast du die Hoffnung, hast du irgendwie eine Vorstellung, wann du ungefähr mal erwachsen sein wirst, sein willst, bist? Nee, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Echt nicht? Nö. Aber wenn ich, denke ich, mal eine Arbeit habe, wäre nicht schlecht. Und das ist schon mal ein schöner Schritt in die Richtung. Hättest du jetzt schon gerne eine Arbeit oder bist du quasi noch so Abiturient? Ja. Bist noch, machst noch Abitur? Jo. Also insofern hast du auf jeden Fall jetzt noch so ein knappes halbes Jahr. Mhm. Und dann käme möglicherweise die, müsstest du dann irgendwann mal arbeiten. Naja, dann kommt die Ausbildung und die ist in Frankfurt am Main. Ach so, und was denn? So bankkaufmannsmäßig? Ja, das ist so ein ausbildungsintegriertes Studium. Aha. Da mache ich nebenbei Bankkaufmann und dennoch nebenbei so ein Bachelor of Science, schimpft sich Ditte. Was ist denn Ditte? Ach, das ist so ein bisschen... Da sieht man überhaupt gar nicht mehr durch, oder? Nee, Bachelor, Bachelor. Klingt irgendwie ein bisschen scheiße, finde ich, oder? Bachelor. Hm. Ah, da sind schon mal diese Fernsehtypen da. Ja, wer will sowas sein, oder? Hm. Ja, aber hat ja keine Wahl. Man wird es immer einfach. Aber was wärst du denn, wenn du Bachelor of Science wärst? Wofür denn? Für welche Science denn? So Projektmanagement und Großunternehmen, vielleicht so ein bisschen Management. Aber bist du nicht ohne Spur antikapitalistisch eingestellt? Na, ich frag nur. Nö, eigentlich nicht. Kannst ja hoch sein. Nee, bist ja nicht antikapitalistisch eingestellt. Naja, also letztens war ich's mal kurz. Also am Samstag, da war ich ganz kurzfristig davor, so ein bisschen leninistisch zu werden, weil das mit der Capri-Sonne hat mir so extrem eingeleuchtet. Ja, das ist auch einleuchtend, oder? So ist es ja auch. Jo. Genau, und jetzt ist er nach Frankfurt am Main, um da quasi Leninismus zu studieren. Na, das ist doch schön. Du sag mal, du machst doch in Hessen auch jeden Tag irgendwie Radio, ne? Ja. Ist das auch Sprechfunk? Ja. Na, das ist doch schön. Ach so, wenn du erstmal in Frankfurt am Main bist, meinst du? Jo. Genau. Dann werde ich mich mal gleich Frankfurt am besonders gemein. Ja. Naja, gut. So, aber du bist doch jemand, der Sachen nicht zu Ende bringt. Ja. Du warst bei Lenin? Ja. Ah ja, gut, ich frage nicht weiter. was ist dir denn auf besonders qualifizierte Art und Weise gelungen, nicht zu Ende gebracht zu haben? Naja, wie du schon richtig festgestellt hast, mache ich Abitur. Echt? Da muss man verdammt viel lernen. Heutzutage auch noch, glaube ich nicht. Ja, das war früher, als ich jung war, da musste man noch lernen. Aber heute reicht die Anwesenheit wahrscheinlich, oder? Naja, für kleine Tests und Klausuren schon. Ach so. Aber man kann sich ja nicht über 3 Jahre alles merken. Naja, stimmt, ist ja so viel, was man sich da merken müsste, oder? Ja, das geht da ja nicht. Und das Schlimme ist ja... Aber ich meine, andererseits, das ist natürlich irgendwie so ein blödes Argument, aber gibt es ja doch Leute, die haben es geschafft, oder? Ja, aber Abitur. Die haben auch ein bisschen gelernt. Ja, das stimmt schon, ja. Ach so, und du siehst dich jetzt der ungewohnten und übelriechenden Anforderung gegenübergestellt zu lernen. Aber richtig. Ja, sag nur Lenin, lernen. Ja, und ich habe ja auch schon mir so richtig, heute kommt... Heute hast du dir vorgenommen zu lernen. Nee, das ist immer nur, was ich mir schon vor 3 Wochen vorgenommen habe, dachte ich mir so, heute lernst du mal, was weiß ich, Klasse 11, die ersten Bindkapitel. Nach 2 Seiten halt die Schnauze voll. Aber du bist doch schon Klasse 12, oder? Oder nee, 13 so, ja. Ich habe heute letzten Schultag gehabt und am 26.04. schreibe ich meine erste Prüfung. Worin? In Deutsch. Aber habe ich den Eindruck, dass du halbwegs kannst? Jo. Insofern kann ja nicht allzu viel passieren, oder? Nö. Da wollen wir mal hoffen. Ich drück dir die Daumen. Dankeschön. Ja, nee, aber so andere Sachen, gibt's so Sachen, die du dir vorgenommen hast? Ja. Zum Beispiel schwimmen zu lernen? Das hat auch lange gedauert. Jetzt wurde es darf. Naja, klar. Nee, aber also so richtig zu sagen, dass man so ein Projekt hat oder irgendwie, also ja, Projekt ist vielleicht ganz gut. Projekt ist so schwammig, so ein schwammiger Modebegriff. Dahinter kann sich alles verbergen und dann nicht zu Ende gebracht. Naja, ich sag mal, ein Projekt wäre der Führerschein gewesen. Ursprünglich hatte ich mal vorher gehabt, neben Auto gleich noch Motorrad zu machen. Aber du hast es da nicht mal zum Anfang gemacht. Ach doch, nee. Auto hatte ich schon, Motorrad nicht und irgendwie... Aber Motorrad hast du jetzt auch nicht angefangen. Nee, ich habe ja schon Motorrad. Ja, aber Sachen, die nicht angefangen sind, die gelten nicht als nicht zu Ende gebracht. Aber ich habe nicht angefangen für Auto und Motorrad. In dem Sinne habe ich ja... Sag mal, jetzt handel hier nicht. Du bist schon echt voll der Betriebswirtschaftler. Und Großunternehmensberater. Mhm. Hier hast du es aber mit einem Mittelständler zu tun, wenn nicht so einen Kleinständler. Ja, aber der interessiert mich nicht. Ich mache in Frankfurt meinen Bachelor. Mann. Na, dann würde ich mal sagen, dann danke ich dir mal für den Anruf. Alles klar. Okay? Gut, tschüss. Tschüssi. Hallo, wer bist du denn? Der Rotraut. Oh, nein, Rotraut, erschrick mich nicht so. Mensch, Meier, was macht der Daumen? Ist der Daumen ab endlich? Ja, ich meine, entschuldige bitte, ich habe mir fast draufgeschlagen eben. Nein, ich habe also, pass auf. Sag mal, sprichst du über Freisprechanlage oder hast du echt so eine unangenehme Stimme? Muss aber sein. Nein, wieso denn? Nee, muss nicht sein, klingt doof. Klingt doof, was soll ich jetzt machen? Naja, richtig einen Hörer in der Hand nehmen. Oh, gut, mit der rechten. Naja, Mann, auch geht mit der rechten, hast du zwei Hände. Naja, pass auf, ich habe einen Brief an Martin angefangen, wa? Ist der denn letzte Woche noch gekommen? Du, ich finde ihn nicht, ich höre ihn nicht, ich weiß nicht, wo er ist. Er ist nicht erreichbar, weder auf Handy noch auf sonst wie. Er hat heute Kohle gekriegt. Ist der letzte Woche gekommen? Ja. Echt? Ja, aber pass auf. Was habt ihr denn dann mit dem Bengel gemacht? Der nervte doch da so. Das kriegen wir schon hin, das dein, ist die Sache. Aber. Dein Balk, naja, also sah letzte Woche um halb eins Balke nicht. Auf, sah letzte Woche halb eins sah nicht so aus, als ob du da deinen Balk unter Kontrolle. Oder nicht? Wie bitte? Zur Ferien. Na und? Der war letzte Woche um halb eins wach. Ja und? Das arme Kind, wie alt ist der? 10. Ey, der hat doch Augenringe, die bis zum Knien reichen. Ja, der war heute nicht mal draußen, so ist das. Aber jetzt fällt da siehst du nicht mal an der frischen Luft und dann bist du mal halb eins bei Mutti im Bett. Ich hab's versucht, Mensch, Kutti, also pass auf, ich hab einen Brief versucht an Martin anzufangen, Aber vielleicht versuchst du mal deinem Sohn zu schreiben, dass er mal ein bisschen hören. Vielleicht schreibst du mal deinem Sohn einen ordentlichen Brief hinter die Ohren. Du bist ja witzig. Na wieso? Ich bin ja witzig. Naja, natürlich. Ach Mann. Ich will ja jetzt nicht gleich zu Prügel raten, aber vielleicht einen Brief. Nein, das ist ja gemein. Wieso? Was ist gemein? Prügel mache ich nicht. Na kannst du auch nicht. Hast du ja einen Daumen gebrochen. Haha, wahrscheinlich beim Prügeln. Nein. Was denn nein? Halte dich fest, er ist nur distorsiert. Was ist der? Distorsiert. Ich muss überlegen, oder wie? Jetzt aber, Rotraud, sei doch mal ernst. Nein, ich ernst, kann doch nicht Klavier spielen und so. Das kannst du dir doch wahrscheinlich ja nicht leisten, eine Distorsion. Das kannst du dir doch ja nicht leisten, eine Distorsion des Daumens, oder? Das ist eine teure Krankheit. Ich kann nicht leisten als Künstlerin. Siehst du weißt ja, ich bin gerade ein Bild von mir und Christoph Seit wann bist du Künstlerin? Seit wann bist du... Die Scheiße, sie erreichen ihn nicht. Rotraud, seit wann bist du Künstlerin? Lange, schon immer, schon ewig. Ach echt? Jo. Wie denn? Welcher Art denn? Lebens? Naja, das sowieso, klar. Nee, ich male, ich schreibe, Schreibe? Na, Briefe, ne, hin und wieder, klar, hin und wieder schreibe ich auch. Was? Was schreibst du denn? Einkaufszettel? Ach komm, hör mal auf, ja. Na nicht, ach komm, hör mal auf, was denn? Was sollen denn, naja, zum Beispiel, ich frag doch mal. Gedichte und Briefe und sowas alles, naja. Na, aber Briefe ist ja jetzt noch nicht Kunst. Nee, hast du recht, ich hab auch ziemlich pamphletisiert hier, ja. Pamphletisiert hast du? Im Brief meinst du jetzt? Ja, nein, ich war nicht ganz koscher irgendwie, wa? Wieso? Naja, weiß ich nicht. Irgendwie zu dollarmäßig irgendwie. Und Chris hat dann drauf geschrieben jetzt hier noch und so, ganz süß, dass er mir verzeihen soll, weil ich jetzt hier in halbwegs im Tee und so. Weswegen soll er dir verzeihen? Naja, Martin soll mir verzeihen, weil ich ja in einem Tee und so, weißt du? Nee, weiß ich überhaupt ja nicht, erzähl weißt mal. Du nicht? Na, der, pass mal auf, Martin haut sich jetzt in so viel Kacke. Der treibt sich irgendwo rum, der weiß, ja. Verhaut seine Kohle, ist in letztens erwischt worden. Warte, hör doch mal auf, du, ich denke, du warst im Tee. Er ist erwischt worden mit dem Fahrrad. Ja, ist er mit der WG gefahren, ist erwischt worden. Ey, ich verstehe das nicht, wie man sich so dämlich anstellen kann. Ich bin jetzt stinke sauer irgendwie, weil ich meine, ach, ey, hör mal auf mit Kohle, wa? Naja. Der muss abdrücken, das ist die Scheiße. Rotraud? Ja, aber wir laden ihn immer ein, wa? Rotraud? Ja. Du musst mal eine Erzählung zu Ende bringen. Bring ja erstmal die Erzählung zu Ende, wo du nicht im Tee warst. Na, das bin ich ja jetzt nicht mehr. Aber warum musst du dich bei Martin entschuldigen? Nee, das macht ja mein Sohn. Weil dein Sohn im Tee war? Nee, der ist ja nicht im Tee. Da sagen wir mal, mit Zähne ja wohl nicht. Das weiß ich mal nicht. Mit Zähne sollte man ja wohl nicht nachts um halb eins noch rum. Er entschuldigt sich ja für mich bei ihm, verstehst du? Ach so, weil du im Tee warst. Nee, ja, nach dem geschrieben dann hier, ja, aber ich bin ja noch nicht fertig, ich schreibe ihm ja. Und ich weiß ja nicht, ob der überhaupt mehr... Wann warst du denn, warum im Tee, dass es Martin böse hätte aufstoßen können? Nee, so ja nicht. War ja schön. War ja schön, du hast es ja hingekriegt, wa? Geil. Rotraud, ich frage ja nicht weiter. Erzähl einfach. Okay. Ich frage irgendwas, du sagst irgendwas. Und wir tun so, als ob es ein Gespräch sei, oder? Nicht ablegen, ja. Wir tun einfach so, als ob es ein Gespräch gewesen wäre. Oh Mensch, bist du gemein. Was hast du? Lies doch mal deinen Brief davor, was steht da drin? Ach du Scheiße, soll ich? Na logisch. Nee, nicht öffentlich, nein, naja, privat. Naja, interessiert aber die jungen Menschen. Das sind doch Konflikte, mit denen sie später auch mal zu tun haben. Nein, ist privat. Ja, du kannst ja statt Martin immer machen. Nee. Dann ist es praktisch anonymisiert. Nee, Tati, nee. Ja, oder du drehst dich mit dem Gesicht nach hinten. So super. Oder was denn? Ja, was denn? Ja, Rotraud. Ja, warten, willst du ihn mal sprechen? Wen? Martin? Ja. Ich denke, ist er nicht da? Nee, mein Lütten. Nee, hör auf. Scheiße, wa? Ja. Wieso nennst du deinen Sohn Scheiße? Aber ich meine, du hast wahrscheinlich recht, oder? Nein, ich nenne meinen Sohn nicht Scheiße, aber mach hast auch. Du doch eben genannt. Nein, das stimmt so. Nein, ich verstehe dich nicht, weil du hast ja eine Tochter und es ist ja irgendwie anders. Er hätte sowieso alles anders. Aber wieso soll ich mich mit fremden Kindern rumschlagen, wo ich schon zu den eigenen Kindverhältnissen habe? Ja, auch wieder, ja. Jetzt kommen wir wieder auf Thema, wa? Ja. Oh. Naja, Kinder, ey, jetzt mal ganz ehrlich. Ich hab noch ein paar Leute, die ich noch kenne, an, wa? Martin zum Beispiel, wa? Ja, finde ich ja auch, aber wo ist er denn? Na, weiß ich nicht. Ja, du sollst dich dir Jacke voll, ich weiß es nicht, ja, vielleicht... Der wird, ey, jetzt mal ganz ehrlich, Rotrott, der wird schon... Der wird schon seine Gründe haben, Martin, voll. Oder? Voll, wieso denn? Na, weiß ich auch nicht, frag dich. Ja, was hat ich denn gemacht? Ich hab na, weiß ich doch nicht. Na, aber warum müssen Sie sich dann deinen Scheiße bei dem entschuldigen? Mein Sohn? Ja. Ha, siehste, sag mal. Du nennst deinen Sohn doch heimlich Scheiße. Jetzt habe ich dich überführt. Natürlich, genau so macht man das. Ich sage, wieso muss ich deinen Scheiße bei Martin entschuldigen und du sagst mein Sohn? Was? Na ja, lass sein. Nö. Hast du denn eine Adresse von dem? Na logisch. Na, dann schreib die doch mal vorne, ruf auf den Brief und steck ihn ein und erzähl nicht nur, dass du Briefe schreibst. Schreiben ja, alleine reicht ja, nicht. Pass mal auf, ich muss ja die Adresse wieder suchen, weil hier wird ja alles verkramt von mir. Ist ja so verkramt, ey, das glaubst du gar nicht. Sag mal, ja. Du kennst die Adresse von deinem Lover da nicht? Na, ich war da noch nie da im Bewerb. Nee, man kann die sich doch ausmerken. Doch, ich weiß. Wird ja nur eine Straße und eine Postleitzahl sein. Ja, ich kann sie raussuchen, ist in Ordnung. Gut. Naja, vielleicht steckt man den Brief ein, sonst wird es nicht mehr. Voll, ja, heute Nacht noch, oder wie? Jetzt ja sowieso nicht. Na, weiß ich auch nicht, dann geht er aber morgen früh wenigstens weg. Ach so, na, morgen früh weg. Schläfst du wieder bis in die Puppen und dann geht er erst morgen sowieso. Nachmittag weg. Sowieso. Na, sag ich doch. Also, sag dir. Zumal du ja nicht mal die ordentliche gebrochenen Daumen leisten kannst. Was kann ich? Ja. Ja. Ich frag ja nicht, wo beides passiert ist. Du bist süß. Oh, Mensch, warum hört er mich nicht? Wo ist der jetzt? Na, weiß ich auch nicht. Oh Mann, Naja, sag ich dir. Weißt du, was ich ihm zu verdanken habe, dass ich wieder nee. Kohle hab? Na siehst du, aber was beschwerst du dich dann so über den? Tu ich ja nicht. Natürlich hast du dich beschwert. Nee, na derart, dass ich dein Scheiße bei ihm entschuldigen muss. Und du wärst hier. Was? Ja, jetzt ist es knall ihm und du wärst hier. Meine kleine fucking Küche hier. Martin? Wo ist denn der? Was? Wo ist denn Martin? Ja, weiß ich auch nicht. Alle suchen Martin. Mann. Du machst das einmal ohne leicht. Oh, Weiber. So, Rotraut, dann würde ich mal so tun, als ob ich dir für den Anruf danke, wa? Du, aber kannst du mir noch was spielen? Ja, aber nicht das, was du dir wünschst. Warte mal. Was wollen wir hören? Nee, jetzt hier nicht von deinen Kuschelrock-CDs, tut mir leid. Eminem like toys. Nee. Nö. Gut, dann die Tara Leander ist ja alt. Was? Eminem Standing. Nein. Nee. Von Eminem Stan. Schmeiß ihn raus, den Bengel. Das ist mir in der Küche jetzt. Echt, in der Küche? Ja, sag mal, das ist, ey, das ist... Mach mal bitte von Eminem Stan. Aber ab ins Bett, Hände waschen, Zähne putzen. Verzieh dich, junger Mann. Nur wenn du Stan machst. Verzieh dich hier, junger Mann. Hände waschen, Zähne putzen. Nein, mach ich nicht. Nur wenn du Stan machst. Nein, mach ich nicht. Gut, dann gehe ich nicht ins Bett. Na und, ist mir doch egal. Oh, weia. Nervt deine Mutter, die hat schon graue Haare genug. Na, wieso denn? Du musst es mal endlich lösen da. Ja, ich schaff das ja hoch. I'm a Powerfrau. Na, das glaube ich nicht. Das glaubst du. Merci beaucoup, danke, das war's. Das glaube ich nicht, der lügt. So, jetzt spielen wir ja Terrorpunk, oder? Das haben sie sich mal sehen. Was spielen wir hier? Death by Anger, Banga, The Mummies. Oh, die sind echt total fies und super laut. Mal sehen. Genau. Kinder! the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Die Weisheit wächst auf. Ah, zu früh abgefahren, zu früh abgefahren. So, Kinder, wir sprechen heute über NZEGS, nicht zu Ende gebrachte Sachen. Wer jetzt, bitte ruft doch mal jemand an, der jetzt wirklich auf qualifizierte Art und Weise richtig einen großen Plan hat. Angefangen hat, sah alles extrem gut aus und dann setzte plötzlich so eine unerklärliche mentale Schlaffheit ein, die alles langsamer werden ließ, bis hin zum Stillstand. Und dann ging es ihm irgendwie nicht weiter. Hallo, wer bist denn du? Hi. Hi. Halt jetzt nicht den Mund zu. Nein, nein. Also, hier sind Laura und Michaela von Coitus Interruptus. Und ihr hört Radio Fritz. Hi. Hallo? Curtis Interruptus. Wir können doch hier unsere eigene Radioshow gerne machen. Ja, macht mal. Also, so liebe Zuhörer. Also erstmal ja ein Tipp. Du hast doch bestimmt unsere Mail bekommen von Curtis Interruptus. Oder nicht? Ich denke, ihr wolltet jetzt eure eigene Radioshow machen, ja, und nee, nicht mich nicht mit. Wir müssen natürlich unsere Musik wählen. Ja. Und sie haben dir ja Titel von uns geschickt und du sollst sie mal spielen, falls sie dir natürlich gefallen, was sie dir bestimmt. Ich muss erstmal meine E-Mails sortieren. Ja, sortier mal. Ja, naja, ja, aber nicht jetzt. Das hättest du auch mal früher machen können, ey. Komm, wir machen Girls Talk hier. Hallo Mädels. Hallo. Ja. Hallo. Ja, Girls sind ja besser als Boys. Wir werden vielleicht beim Girls Day auftreten, ja, ja. Vielleicht. Am Girls Day, ja, bestimmt. Wo ist denn, wann ist denn, wo ist denn, wie? Ja, das wie? Machen wir erst alles morgen, ist ja das Problem. Aber wo ist denn, wann ist denn, wo denn Girls Day? Girls Day ist irgendwie am 26., 27. und 28. April. Oh, in dem Dreh. Hat er es jetzt gehört? Icke? Ja. Ja, naja, aber da höre ich ja nie hin. Ich, insofern muss ich es jetzt ja nicht gehört haben. Und wo ist Girls Day? Na, überall. Ja, überall, überall. Kinder, ihr kennt euch aber auch nicht aus, oder? Wie ist denn, glaube ich? So, die nächste Musik habe ich schon. Das ist doch überall, du kannst dir doch da die ganzen Jobs irgendwie angucken als Mädel. Ja. Alle technischen. Ja, müsst ihr mir doch nicht sagen, ich bin keins. Ja, na, manchmal kommen sie nach. Nein, nein. Nein, das ist der männlichste Mann im Leben. Was? Ach, nix. So. Was? Oh, sag mal, echt jetzt hier mit so einer, irgendwie, mit so einer Kicherbrigade ist ja auch nicht leicht zu reden. So geht jetzt irgendwie NZEGS? Was? NZEGS. Ach so. Ja. Ja, nee, wir machen alles zu Ende, was wir anfangen. Alles. Dann seid ihr aber falsch hier in der heutigen Sendung. Müsst ihr nächste Mal, nächste Woche anrufen, da heißt die Sendung dann ZEGS. Nee. Doch? Nein. Doch? Nein. Doch? So wird die nicht heißen. Was? So wird die nicht heißen. Warum nicht? Ich weiß nicht, weil die Girls an die Macht heißt. Nächste Woche? Ja. Ja, was ist denn dann Girls an die Macht? Ich weiß nicht, die rufen nur. Naja, dann wird im Radio nur noch gekichert oder was? Ja. Ja? Ja, toll! Kann man also ja kein Radio mehr hören. Hallo, hier ist euer lustiges Radioteam von Coitus Interruptus. Ja, spitze. Und nicht nur so eine komischen hustenden alten Männer. Die man sagt so, Kinder, nun hört mal zu. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Was tickert ihr denn da mal rum, sag mal? Müsst ihr nebenbei noch Schreibmaschine schreiben, eure Sekretärinnen-Ausbildung zu Ende machen? Wir spielen Pinball. Ihr spielt Pinball. Oh, ihr bewerbt euch auf eine Lehrstelle für Friseuse, oder? Was? Nicht. Was ist das für... Oh Mann. Mädels, nee, andererseits seid ihr... Was, du übergibst dich gleich? Ja. Seid ihr aber so gut drauf, dass ihr wahrscheinlich junge Männer bei Laune halten könnt? Weil wir hier? Ja. Siehst du aus hier? Siehst du genau? Und hast deine Mädchen schon sortiert jetzt so? Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Boah. Ich bin die Svetlana von Coitus Interruptus. Ja. Gut. Und? Hast du deine Mail schon sortiert? Was habe ich sortiert? Und hast du deine Mail schon sortiert? Und hast du deine Mail schon sortiert? So die Mädels von Kuttner. Mädels? Ja. Habt ihr ein bisschen den Eindruck, dass ihr manchmal immer dasselbe sagt? Nein. Klang jetzt aber so. Ja, wir lachen dann. Als ob ihr verschiedene Sachen sechsmal sagt. Oder Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, klingt echt so. Sag mal, im Sachen zu Ende bringen ist nicht eure, nicht Sachen zu Ende bringen ist nicht eure Stärke. Was? Sachen nicht zu Ende bringen ist eure Stärke nicht. Und zuhören auch nicht, so wie gesagt. Zuhören auch nicht, oder? Hab ich doch gesagt. Sagen immer dasselbe und können nicht zuhören. Ja, keine gute Mischung, also ja, das ist, glaube ich, hier so wie diese, wahrscheinlich wie diese, Quietschfiguren, die, Quietschkuscheltiere, die so bei Tankstellen gibt, die dann immer, machen, wenn einer vorbeikommt. Den kannst du sagen, was du willst, hören tun sie nicht und sagen tun sie mal selber, wir sind von Coitus Interruptus, Mädels, stell mal ein paar Mädchen durch, nüscht da. Ihr zwei reicht jetzt schon wieder für die ganze Sendung. Ich sehe jetzt im Grunde keine andere Fluchtmöglichkeit als einen schwulen Cowboy-Song zu spielen. Wie heißt der Film hier? Wie heißt der? Nee, jemand von uns hier. Wie heißt denn der Film mit den schwulen Cowboys? Sag mal, Kinder, ihr seid aber auch überhaupt nicht auf dem Laufenden, oder? Es reicht doch schon, wenn ich den Film nicht gesehen habe. Genau. Haha. Haha, da habe ich doch eine schöne Musik dazu. Nee, mach mal uns hier. Ich war aber schon. Nein, was? Doch. Nicht schon wieder Musik. Nein, doch. Nein, du spielst eine Kackmusik. Jetzt. Nein. Oh, jetzt fliegen die raus. Warte mal, Kuttner. Jetzt fliegen die raus, oder? Nein. Doch. Ja. Aber Kuttner? Ja. Wenn du jetzt diese Musik spielst, bin ich dann auch gleich weg? Ja. Nee, nur die Mädels. Na cool, das ist gut. Das ist gut, oder? Ja, das ist spitze. Das ist super. Ja, außer die erzählen jetzt noch eine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Was hast du denn für Wünsche? Ja, eine spezielle, eine gute Nachtgeschichte für alle Hörer. Das ist noch nicht meine. Oder ihr singt Anarchy in the UK. Sing mal. Was denn dann? Nee, wollen wir nicht. Na, dann singt was Schönes. Dass man darauf hinauslaufen will. Was? Nee, Mann, du kannst uns auch singen hören, wenn du... Nein, sing mal, jetzt sing mal was Ordentliches. Nicht zuhören, nicht singen. Dann spiele ich einen schwulen Cowboy-Song. Und dann was von uns? Und schmeiß euch raus. Mann, ich hab die Mails nicht hier, wenn, dann muss ich die irgendwie zu Hause sortieren. Ich glaub, die sind schon im Mülleimer, oder? Haha, lustig. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, siehst du, das reicht doch. Fangen eure Songs alle mit so an. Den höre ich nicht so lange. Was? Mädels? Ja. Pass mal auf, Hausaufgabe zum nächsten Mal. Ihr setzt euch mal hin, macht euch mal einen Notizzettel, was ihr, wenn ihr das nächste Mal anrufen wollt, sagen wollt. Ja, okay? Dass ihr so ungefähr so eine Struktur habt und was erzählen könnt. Und ich würde immer, wenn diese Wort, die Buchstabenkombination H-A-H-A auftaucht, H-A-H-A, gleich durchstreichen. Okay? Versucht irgendwie andere Worte. Einverstanden? Ich deute das jetzt als ja, euer H-A-H-A. Gut, dann rufen wir nachher nochmal an. Wenn ihr euch Notizen gemacht habt. Können wir die auch auswendig vortragen? Nein, ihr könnt die auch auswendig vortragen. Und ablesen? Und ablesen. Aber es wäre jetzt schön, wenn sie sich zum Thema der Sendung in irgendeinem Verhältnis ständen. Zu nicht zu Ende gebrachten Sachen, okay? Und wenn es eine gute Nachtgeschichte ist? Och. Und unabhängig davon, was dieses auch jetzt auch bedeutet. So. Hallo? Ja? Ja, nee. Tschüss Mädels. Tschaui! So, hier kommen Ben Gay and the Silly Savages. Heißt es Savages? Ben Gay and the Silly Savages. Hi, I'm Ben Gay. I'd like to dedicate this number to Wayne and Bruce and all my friends at the Chartreuse Moose. One, two, buckle your shoe. Okay, boys, let's slap it from the bottom. Want to be a cowboy? That's what I tried to be. Wanted to be a cowboy. but they poked fun at me. Dreamed of riding horses, roping and herding cattle. Oh, how those brutes terrorized me when they saw my velvet saddle. Can I help it if my skin's delicate? Of course not. I tried to be a wrangler. Really and truly I tried. But after this experience, I'll stick to pony rides. Should have seen the way they looked. Their faces all turned pale. Each time I took my brush out and ratted my horse's tail, I thought I looked just darling. Okay, boys, play the bridge. Not that kind of bridge, you silly savages. You want Ben Gay all over you? A cowboy's life is not for me. In fact, it was a curse. Wanna know why I gave up? They took away my purse. Now my wrangling days are over. But I can honestly say, whoever heard of a cowboy named Hopalong Ben Gay? I don't know why they took my purse. They have saddlebags, don't they? If you want to be a wrangler, take Ben's advice, hang loose. Come see old Wayne and me. We'll be at the Chartreuse Moose. Fix you up, whatever. They laughed at me when I ripped my pantyhose, pulling them over my spurs. Much for my and me, just this hero guitar and a half-filled bottle of booze. And it wasn't just that he run and hid, but the meanest thing that old man did is before he left, he went and named me Sue. Yeah, he must have thought it was quite a joke, and it got lots of laughs from lots of folks. It seems I had a fight my whole life through. Well, the girl would giggle, and I'd turn red. Some guy would laugh, I'd have to bust his head. And I'd tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Yeah, I grew up quick, and I grew up mean. My fists got hard, and my wits got keen. I roamed from town to town to hide my shame. And I made a vow to the moon and stars. I'd search them honky-tonks and bars. And I'd kill the man that gave me that awful name. It was Gatlinburg in mid-July. I drove up and my throat was dry. I thought that I'd stop in and have me a brew. In an old saloon on a street of mud, and there at a table dealing studs at the dirty, heartless hound that named me Sue. Yeah, I knew that old man was my dad from a worn-out picture my mom had had. I knew the scar on his cheek and his twinkly eye. He was kind of bent, gray and old. I looked at him, my blood run cold. I said, my name is Sue. How do you do? Now you're gonna die. So I hit him hard right between the eyes. He went down, but to my surprise, come up with a knife and he cut off a piece of my ear. So I busted a chair right across his teeth and went crash through the wall and out into the street. I kicking and gouging in the mud and the blood and the beer. Well, I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. Then he went for a gun and I heard him curse when he seen that I had grabbed it first. He looked up at me and he said with a sheepish smile, he says, boy, he says, this world is rough. If a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I knew I wouldn't be there to help you along. So I'd give you that name and I said goodbye. And you knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. He said, you just fought one heck of a fight and I know you hate me. You got the right to kill me now. I wouldn't blame you much if you do. But you ought to first thank me before I die for the gravel in your guts and the steel in your eye. 'Cause I'm that heartless hound who named you Sue. what could I do? I got all choked up, put down the gun. I called him pa, he called me son, and I come away with a whole different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And you know, if I ever have a son, I think I just might name him Jim. I'll name him Bob or something like that. I still ain't that old man for hanging me up, putting me up tight around girls. I'll name my kid Jack or Frank or Rocky. And if I ever see that man again, I'll wipe him out. I won't let him talk me out of killing him. Das muss jetzt sein, im Anschluss an Ben Gay, dann auch nochmal Shel Silverstein zu finden, zu spielen, der diesen wunderbaren Boy Named Sue geschrieben hat, der dann später von Johnny Cash gesungen wurde. Ich dachte mal, sei ein Song von Johnny Cash. Nee, hat er bei Shel Silverstein geklaut, Boy Named Sue. So, wir machen weiter hier zum Thema NZEGS, nicht zu Ende gebrachte Sachen. Wer dazu was zu erzählen hat. Wartet, kann ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. So, wer warst du denn jetzt eigentlich? Die Mädels haben mich ja völlig wuschig gemacht. Ja, die waren das beste Beispiel für dein Thema, nicht wahr? Mein Lieber, ja, aber die haben es aber echt alle janisch zu Ende gebracht, oder? Ja, keine halben Sachen hier. Ja, aber die haben im Grunde nicht mal einen Anfang gefunden. Ja, wo kein Anfang ist, kann auch kein Ende sein. Ja, aber wo kein Anfang ist, kann man nicht von nicht zu Ende gebracht sprechen. So, wer bist du denn jetzt überhaupt? Ja, Georg aus Reinickendorf. Georg aus Reinickendorf. So, Georg. Bist du denn wenigstens ein begnadeter Nicht-zu-Ende-Bringer? Und hast du denn jetzt so richtig vorbildhaft mal hier eine Erzählung zu liefern, die den anderen als Herausforderung dienen könnte? Naja, so vorbildhaft nicht, aber das passiert mir immer bei den Hausaufgaben. Kennst du das? Nee, hab keine Hausaufgaben mehr. Ach so. Ja. Gehst nicht mehr zur Schule, oder? Mensch, nee, ich geh nicht mehr zur Schule. Ach so. Und, okay. Sag mal, aber irgendwie andere Sachen so außer Schule? Kennst du Schule und dann eben Sat1 Pro 7 Playstation, oder? Na, und Radio. Und schlafen und ein bisschen Radio hören. Aber dass du selber mal was in Angriff nimmst und sagst, jetzt mach ich mal und kriegst du dann nicht zu Ende. Das passiert nicht. Nee. Was? Jetzt lass dir da nicht vorsagen. Sag mal, du bist ja jetzt auch wie die beiden Mädels. Nee, eigentlich gar nicht. Und ganz alleine, natürlich. Nee, ich bin nicht allein. Das immer, naja, sag ich ja. Nee, du bist nicht allein, die waren auch nicht allein, und aber immer ein Kichern hinterher. Ja, aber ich hab nicht gelacht. Und zum, ich hab dich doch gehört. Und zum Thema, nicht direkt was beizutragen zu haben. Ja, jetzt nicht direkt. Ja, aber indirekt auch nicht, indirekt eigentlich auch nicht. Weil es nur eine Höflichkeitsumschreibungsformulierung, ein sogenannter Euphemismus. Ich hab mir jetzt vorgenommen, zu dir, so was zu sagen hier, nicht? Ja, und bringst es wieder nicht zu Ende. Genau. Genau. Ja, das ist jetzt aber nichts, was mir weiterhilft. Das ist mir jetzt zu selbstbezüglich. Ja, ihr könnt auch autoreferenziell sagen. Ich hab hier noch jemanden sitzen, der kann vielleicht noch was dazu sagen. Nee, lass ihn sitzen. Wie sitzen lassen? Naja, lass ihn sitzen. Er soll sitzen bleiben. Alter Sitzenbleiber. Und ich mach jetzt mal... Jetzt wird er aber sitzen bleiben. Und insofern ist er dann ein Sitzenbleiber, weil ich jetzt weitermache. Tschüss, Georg aus Reinickendorf. Okay. Dann, eine Ansage kurz. Genau. Hallo? Ich hab niemanden gewarnt! Stimmt irgendwie auch. Hallo, wer ist denn da? Ja, ich bin Paul. Paul? Ja. So, Paul. Mhm. Wenn du jetzt nicht eine ordentliche Geschichte hast, ja, ich hab die jetzt wirklich deutlich von etwas nicht zu Ende gebrachtem redet, ach so, ja, dann werde ich verrückt hier. Fühlst du dich schon so wie im Irrenhaus? Ich fühle mich schon wie im Irrenhaus. Bloß, dass die Irren nicht neben mir sitzen, sondern am Telefon. Genau so. Ja, und wie geht's so mit dem Nachrichtensprecher? Verstehst du dich da auch so? Oder ist es auch so ein blöder... Jetzt hör auf, hier blöde Ablenkungsfragen zu stellen. Okay, also... Also... Ja, also ich habe jetzt... Also, du hast jetzt nichts direkt zum Thema zu sagen. Doch, schon. Du wolltest aber mal gerne im Radio anrufen. Nee, ich hab, es gibt verschiedene Sachen, die ich nicht zu Ende gebracht habe. Da wären also zum Beispiel nicht zu Ende gelesene Bücher. Ja. Nicht zu Ende gebaute Bausätze. Du sollst jetzt keine Aufzählung machen, sondern richtig, sagen wir mal, so, dass bei dem Zuhörer eine Betroffenheit entsteht. Verstehst du? Du musst es als dramatische Geschichte erzählen. Welches Buch hast du denn nicht zu Ende gelesen? Zum Beispiel, wie heißt es? Alaska Kid. Kenn ich das? Jack London. Ach so. Ja, weil meine Oma erwartet von mir, dass ich das jetzt lese, weil sie mir das geschenkt hat. Und ach so, und wie weit bist du gekommen? Die ersten zwei Seiten? Ja. Zwei Seiten? Da kann man nicht von nicht zu Ende lesen sprechen. Da kann man sagen, nicht angefangen. Nee. Also ich würde dann zwei Kapitel, habe ich gelesen, ja. Und dann? Oder ganz übel Moby Dick, Hauptbuch, also dieses die Großfassung, da habe ich sogar bis zu Seite 300 gelesen. Und dann? Ja, aber da steckst du halt echt stecken, das ist so ein zähflüssiger Sumpf aus Wörtern entsteht da vor dir. Das hast du aber schön gesagt. Ja. Ja, aber hast du dir denn eigentlich vor, Alaska Kid hast du jetzt wegen deiner Oma gelesen, weil die das von dir erwartet? Ja. War jetzt gewissermaßen nicht dein Projekt, wo du dachtest, jetzt muss ich mal Alaska Kid lesen. Nee, toll. Nee. Und bei Moby Dick? Naja, also mein Freund hat mir da so einiges erzählt, klang ja ganz gut, und dann dachte ich mir, ja, lese ich jetzt mal. Und ja. Und hast du denn selber, kannst du denn so auf Projekte verweisen, die du selber quasi aus tiefster Überzeugung mit heiß glühend angefangen hast und gar nicht zu Ende gebracht? Ja, zum Beispiel neulich, da ich habe nämlich so ein cooles Spiel, vielleicht kennst du, das sind so ganz viele Nägel in so einem Brett, und wenn man, die sind beweglich, und wenn man da seine Hand drauf fällt, dann bildet es sich auf der anderen Seite nach. Ja. Und in neugieriger Erfindungswut habe ich dies auseinandergebaut und sind alle Nägel rausgefallen. Ja. Und dann, ja, und dann habe ich angefangen, die ungefähr so über 1000 Nägel. Du hast sie dann versucht zu reparieren. Reinzustecken. Klingt aber auch nicht direkt nach einem Projekt, irgendwas ganz zu machen, was man vorher kaputt gemacht hat. Ja, aber ich meine, ja, naja, aber es schult die Finger. Ja, das kann man wohl sagen. Insofern wäre das eine ganz schöne Rehabilitationsmaßnahme wahrscheinlich für Roswitha. Ja. Nee, Rotraut. Ach, Rotraut, ja. Rotraut. Dass er ledierte Daumen wieder ein bisschen Beweglichkeit kriegt. Was war eigentlich mit der los? Ich frage mich, war die ein bisschen... Weiß ich auch nicht. Weg vom Wege. Ja, sie klang so. Sie klang auch so, als ob sie einen Entschuldigungsbrief, ob ihres Weg vom Wege seins, schreiben wollte. Konnte aber nicht sagen, ob oder warum und wie sie vom... Du darfst nicht so schwer... Du klingst wie ein 80-Jähriger, wenn du so schwer ins Telefon atmest. Ja, das stimmt. Okay, dann halte ich die Nase höher. Dabei bist du doch tendenziell eher 14. 15. 15? Habe ich dir letztes Mal schon gesagt. Ach echt? Ja. Schau mal einer an. Mhm. Ja, naja, gut. Ja, jetzt haben wir uns auch so ein bisschen zerfasert hier, wa? Ja, verfasert. Ja. Ja, die Schnelle fallen mir jetzt da keine wirklich spektakulären Sachen ein. Ja, merk ich. Es ist auch durchaus, hat sich durchaus bewährt, wenn man vorm Anrufen nachdenkt. Ja. Ja, beim Anrufen ist, dann steht man nochmal unter so einem totalen Stress. Man ist ja in der Öffentlichkeit, man muss jetzt reden, und dann wachsen natürlich Schweißperlen auf der Stirn. Ja, bei mir gerade nicht, aber ja, du sprichst wahrscheinlich aus Erfahrung. Ja. Ja, ich wollte jetzt nicht deine schweißnasse Stirn trocken tupfen, zumal die ja nicht schweißnass ist, sondern wollte nur ein quasi körperliches Bild für den seelischen Zustand finden. Ja, stimmt. Das ist mir aber halbwegs gelungen, glaube ich. Ja, traf so zu, ja. Ja, danke für deinen Zuspruch. Ja. Ja? Okay. Paul, dann würde ich dir mal auch für deinen Zuspruch und für deinen Anruf danken. Okay, tschüss. Okay, tschüss. So, dann machen wir jetzt mal eine schöne, unschöne Musik. Ein großer Song von so einer, ich glaube, Alaska-Finnisch-Kanadischen Skandinavo-Band, die nie zu einer Platte gebracht hat, aber doch zu einigen bizarren Aufnahmen. Großartige Coverversionen von so Klassikern, Volare, Proud Mary, Cadillac, und die heißen Özibaljan, also irgendwie so skandinavisch tendenziell eher, und hier eine echt wunderbare Version von in the Ghetto. S.I. Bayern. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, another baby child is born in the ghetto. And his mama cries. For if there's one thing that shall it's a helping hand, but he's gonna be an alien man someday. I take a look at you and me, I wish you blind to see, but do simply turn our heads and look the other way. With a running nose, he plays in the street when the cold wind blows in the ghetto. And he starts to stay out late at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Oh, people, don't you understand? This child is a helping hand. Do is simply turn our heads and look the other way. Hey, hey, hey. And his mama cries. One night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far. Oh. And his mama cries. Yeah. A crowd gathers round this angry young man, face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. This young man dies on a cold and gray Chicago morning, another baby child is born in the ghetto. You stay in the ghetto. Ghetto. Genau, Össi Baljan. Ladies and Gentlemen, in unserer Reihe Jugendforsch an der Gitarre präsentieren wir Ihnen drei hoffnungsvolle Nachwuchswissenschaftler aus New York mit dem von Ihnen entwickelten Gitarrensound der Stunde. Fritz präsentiert We Are Scientists. My body is your body. I won't tell anybody. Donnerstag, 20. April. Ab 20 Uhr im Fritzclub im Postbahnhof, direkt am Berliner Ostbahnhof. We are scientists. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz vom RBB. 23.32 Uhr würde ich mal sagen. Fritz Info. Nachrichten. Mit Gerald Kötter-Heinrich, würde ich mal sagen. Oppositionsführer Prodi hat die Parlamentswahl in Italien gewonnen. Nach offiziellen Angaben konnte sein Mitte-Links-Bündnis auch im Senat mehr Stimmen für sich verbuchen als das Lager von Ministerpräsident Berlusconi. Dass Prodi im Abgeordnetenhaus die Mehrheit hatte, war schon vorher klar. Wahlverlierer Berlusconi will den Sieg nicht anerkennen und fordert eine Neuauszählung der Stimmen. Iran hat nach eigenen Angaben erstmals erfolgreich Uran angereichert. Das teilte Präsident Ahmadinejad in einer Fernsehansprache mit. Er sagte wörtlich, Iran ist dem Club der Nuklearstaaten beigetreten. Angereichertes Uran wird auch zum Bau von Atombomben benötigt. Bei einem Bombenanschlag auf eine Gebetsversammlung sunnitischer Muslime sind im Süden Pakistans mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. Der Sprengsatz detonierte unter einer Bühne in einem öffentlichen Park der Millionenstadt Karachi. Dort hatten sich mehrere hundert Gläubige anlässlich des Geburtstags des Propheten Mohammed versammelt. Unionsfraktionschef Kauder hat Einzelheiten zur geplanten Gesundheitsreform genannt. In einem Stern-Interview sagte er, die Kassenleistungen für Kinder sollten aus Steuermitteln finanziert werden. Es solle außerdem ein Mischmodell aus Bürgerversicherung und der sogenannten Kopfpauschale geben. Zum Sport: Eintracht Frankfurt hat das DFB-Pokalfinale erreicht. Die Frankfurter gewannen im Halbfinale gegen Arminia Bielefeld mit 1:0. Wetter. So, sieht so aus, als sollten die Temperaturen heute Nacht auf 3 bis minus. Sie klettern immer noch in den Minusbereich. Minus 1 Grad, immer noch möglich hier. Gegen morgen kann es anfangen zu regnen. Es wird Tau auf den Straßen glitzern. Tagsüber ist es dann stark bewölkt mit einzelnen Schauern bei 7 bis 9 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz, keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Frankfurt oder. Blue Moon. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Wir machen unsere Augen zu und träumen. Träumen. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit lässt auf Bäumen. Wir machen unsere Augen zu und träumen. Ich hab das durcheinander einfach gesagt und ich fang an aufzuräumen. Gerümpel zu verkaufen. kann ich noch verkaufen. Und den Rest, den kehr ich auf den Haufen. Und ich übergebe alles das zusammen der reinigenden Kraft der Flammen. Sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, Thema heute, NZEGS, nicht zu Ende gebrachte Sachen. Wer da Erfahrung, modellhafte, beispielgebende Erfahrung hat, die man tatsächlich hier der Öffentlichkeit ausbreiten kann, wie so eine Leerleiche im Anatomiehörsaal, die wir gesprächsweise sezieren, auf das Zuhörer, Zuschauer davon lernen können, der soll hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo. Hi Kuttner. Hallo, wer bist denn du? Eik ist mein Name. Eik? Jo. Groß und bündig, EIK. EIK, Eik. Ja. Klingt wie eine Abkürzung, wa? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht haben sich da meine Eltern bei irgendwas bei gedacht. Hast du schon mal eine Langfassung überlegt für den Vornamen? Nee. Nee, habe ich eigentlich noch nicht. Was das bedeuten könnte? Wofür die Abkürzung steht? Naja, gut, nee, ist auch nur so ein Vorschlag, musst du jetzt auch nicht machen, müssen wir jetzt auch nicht erörtern. Geht ja um nicht zu Ende gebrachte Sachen. Genau. Naja, da sind eigentlich etliche Dinge. Ungefähr 80% sämtlicher Dinge, die ich anfange, scheitern dann irgendwo. Ja, aber sag mal, bist du im Grunde bist du so eine Art Projektmacher, der dann so Vorstellungen hat und sagt, das müsste man jetzt mal in Angriff nehmen, das müsste man mal machen, das verspricht den großen Durchbruch, den Erfolg oder sieht wenigstens gut aus, dann fängst du es an und dann lässt es liegen? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, also da gibt's Sachen, so mein Moped wollte ich mal reparieren. Naja, das sind ja mal, nee, das ist ja kein Projekt. Das ist ja eine Notwendigkeit, die man irgendwie machen muss. Naja, nee. Also Sachen, die man machen muss und dann nicht zu Ende bringt, sind ja jetzt nicht so. Aber so, dass man sagt, also Sachen, die man nicht machen müsste unbedingt. Naja, genau, das war ja eine Sache, die ich nicht hätte machen müssen. Das aber klingt so, ist dein Motorrad, war mal ganz, ist jetzt kaputt, dann wird wieder ganz gut, wenn es ganz wäre, ist ja eher eine Notwendigkeit. Nee, es war ja ganz, es war halt ein Original Simson. Ja? Und die wollte ich dann so ein bisschen aufmotzen, schön Lack, schöne Schutzfläche, ich war alles und es war nicht notwendig. Naja, und habe ich mich dran gemacht und bin dann irgendwie kläglich dran gescheitert, weil der Lack ständig abgeplättert ist. Und warum das? Naja, ich hatte ein Problem mit der Farbe. Die hat sich nicht ganz vertragen mit dem Grundlack. Und als ich in den Oberlack, also halt dieses Marineblau aufmachen wollte, hat plötzlich der ganze Lack so eine Risse bekommen, wie so vertrocknete Erde. Ja. Und, naja, damit war es dann vorbei. Dann konnte ich alles wieder abschleifen und irgendwie habe ich dann keinen Bock mehr gehabt. Und hab. Ach so, war vielleicht so Hammerschlaglack? Ja, keine Ahnung. Ja, gut. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das Projekt, was ich mal begonnen hatte, habe ich mit einem Kumpel angefangen. Und zwar wollten wir einen Kampfsport lernen, Kickboxen. Und da sind wir halt zu so einem Sportforum hingegangen und die hatten aber gerade keine Anfängerkurse offen. Mhm. Aber sie sind dabei Fortgeschrittene mit eingestiegen und mussten dann... Und hab erstmal schön in die Fresse gekriegt. Ja, genau. Der Trainer kam rum und meinte, naja, ihr müsst dann schon ein bisschen was abkönnen. Und hat uns solche, naja, so eine Armschützer gegeben, die wir uns dann vors Gesicht halten sollten und vor den Bauch, während er dann an uns Trippel geübt hat. Echt? Der Trainer übt an euch Trippel? Ja, ja, er kam immer an. Also erst haben mein Kumpel und ich halt diese Schläge geprobt. So, und dann kam er immer an, nee, das müsst ihr anders machen. Und immer, wenn ich gesehen habe, oh, okay, jetzt kommt der Trainer, so habe ich schnell meinem Kumpel diese Schützer gegeben. Ja, und er hat dann immer halt seine Schläge dort durchgeführt. Das war schon krass, da mussten wir Dehnübungen machen, da dachte ich auch, die reißen einem die Beine aus. Und naja, nachdem wir eine Stunde mitgemacht haben, haben wir es dann halt sein lassen. Wie viel hat die Übungsstunde gekostet, dass man sich das war noch so ein Gratis-Ding. Ach so, habt ihr aber Glück gehabt, Backpfeifen ja, gratis, war, oder? Hätte man sich ja ärgert, wenn man dafür eine Geld bezahlt hätte. Naja, nee, aber so an sich war es schon nicht schlecht, aber irgendwo haben wir dann halt die Lust verloren. Mit will mir recht nachvollziehbar erscheinen, an der muss ich an der Stelle sagen. Mhm. Naja, nee, ansonsten gibt es ja Projekte, ich weiß nicht, ich studiere zurzeit halt Bauingenieurwesen und naja, da muss man halt sich irgendwann Gedanken machen, wie man eine Sache, auf die man keine Lust mehr hat, wie man die dann trotzdem irgendwie durchgeboxt kriegt. So, naja, aber bis jetzt... Wie weit für Sachen? Worauf hast du da keine Lust? Naja, wenn man jetzt irgendwelche Belegarbeiten ausarbeiten muss, dann schiebt man die immer so ein bisschen vor sich hin und Gut, aber das fällt ja jetzt auch nicht in den Bereich der nicht zu Ende gebrachten Sachen, sondern das ist ja allgemeiner Lebensüberdruss, der sich da anstellt. Ja, ich denke halt, dass man doch viel mehr Sachen fertig bringt, wenn man jemanden hat, der einen so ein bisschen in den Arsch tritt, weißt du? Solltest du eine Freundin suchen. Ja, genau, das kann vielleicht noch hilfreich sein. Ja? Wobei die jetzt, sagen wir mal, wahrscheinlich, ob hier eine besondere Kompetenz hat, was jetzt das Bauingenieurswesen betrifft, oder? Die in dem Fall nicht, aber bestimmt immer ein bisschen sagen, naja, komm, mach und naja, ich bin nur umgezogen und meine Wohnung, die ist auch, naja, recht spartanisch. Ja. Möbel drin, ein Schreibtisch, ein Bett, ja. Von wo nach wo bist du denn gezogen? Ja, von Joachimsthal nach Berlin. Ach, klingt mir nur an. Ja, ja. Richtig genau. Nach Berlin. Richtig nach Berlin. In die große Stadt? Kleine Einraumwohnung, ja. Also der Winter ist eigentlich ziemlich blöd in Berlin, muss ich mal sagen. Gar nichts los, irgendwie total grau alles. Ja, der Winter ist echt die Hölle in Berlin. Ist echt total Terror, oder? Ja, aber mittlerweile, also der Sommer kommt jetzt und ich habe ein Freibad vor der Haustür. Also ich freue mich. Wo wohnst du denn? In Hohenschönhausen am Orankesee. Ach so, echt? Und da wohnst du praktisch direkt am See? Ja, also wenn ich aus meinem Fenster schaue, sehe ich den See. Super. Und jetzt wartest du, jetzt hechelst du darauf, dass es endlich warm und heiß im Sommer wird. Ja, also hier joggen sie schon fleißig lang, ja. Was ja deinen Belegarbeiten wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen wird, oder? Wenn du den ganzen Tag am See liest. Naja, nee, aber ansonsten ist es ganz okay jetzt. Seit wann studierst du jetzt hier? Letzten Sommer habe ich angefangen. Also ich habe mit einem Diplomstudium begonnen, habe aber die Prüfung nicht ganz gemeistert, das auch andere Gründe hatte. Nicht ganz ist gut. Ja, und meistert man ja entweder oder, wa? Genau. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt halt mit dem Bachelorstudium doch mal von vorne angefangen. Och, schon wieder ein Bachelor. Ja, naja, es ging nicht anders. Also die jetzt noch Diplom machen, die werden von den Bachelorleuten gejagt. Wieso gejagt? Naja, weil die sich ja durch Europa umstellen müssen. Also wird da komplett abgeschafft. Und das ist halt so ein Zwang. Ne? Und also die das jetzt studieren, haben das Problem, wenn sie jetzt eine Prüfung nicht schaffen, dann können sie die ja normalerweise dreimal nachschreiben. Ja. So. Und einige Kurse fallen aber komplett weg, weil ja der Bachelorstudiengang zum Diplom ganz andere Sachen anbietet. Und dann gehen halt auch einige Professoren weg. Und dann kann es halt vorkommen, dass wenn man sich jetzt nochmal schlau machen will in einem Fach und sich in den Kurs reinsetzen will, dass der aber gar nicht mehr angeboten wird. Ah ja. Also die werden jetzt regelrecht rausgejagt, ja. Naja, und du bist ja praktisch schon rausgejagt. Genau. ja. Und jetzt bist du Bachelor und jetzt kannst du wieder alle fünfe gerade sein lassen und so rumhängen und dich auf den Sommer freuen. Naja, ja, eigentlich schon. Bei Bachelor kann man sich immer noch mal schlau machen, wenn das Wetter schlechter ist. Naja, nee, also nach dem halben Jahr ist es dann eigentlich schon vorbei, ne? Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann war's das. Ach echt? Ja, ja. Wieso das? Also, ich denke, du bist jetzt Bachelor runtergestuft. Naja, aber die Prüfungen, die ich schon geschrieben habe, die Versuche, die werden trotzdem in den anderen Studiengang mit reingenommen. Und die waren alle nicht so bestürzend erfolgreich? Nee, nicht wirklich. Ja. Nee, also ich habe es mir anders vorgestellt. Es war dann doch schwieriger, als ich dachte. So, ja. Habe ich mich ganz schön auf den Arsch gesetzt. Und jetzt hast du aber gemerkt, dass es schwieriger ist, als du dachtest. Ja, naja, und jetzt lerne ich auch mehr. Aber, naja, man hat halt diesen Arschtritt gebraucht, weißt du? Ja. Naja, muss man jetzt das Beste draus machen. Meine Eltern habe ich nicht gesagt. Naja. Oh, hey, hey, hey. Naja, gut. Dann schaff dir mal schnell eine resolute Freundin an. Oder? Die da mit weiblichem Fuß schön in den Hintern tritt. Ja, wär vielleicht zum Vorteil. Wer nicht von... Gibt's denn unter dem Bauingenieurswesen... Gibt's denn auch gut aussehende weibliche Bauingenieurswesen? Also ich war selbst überrascht. Ungefähr ein Drittel von unserem Kurs, wir sind 80 Mann gewesen, war weiblich. Und auch gar nicht mal irgendwo unreizend. Na, ist doch nicht schlecht. Ist echt nicht schlecht. Da kann man doch dann schön zum Lernen noch den Kopf zusammenstecken. Na, da halte ich mal ran. Deine Anwesenheit in der Universität oder wo auch immer ist gefordert. Ja. Ja, konzentriere dich nicht auf den See, konzentriere dich aufs Studium des weiblichen Bauingenieurswesens. Ja, ja, genau. Genau, ich danke dir für den Anruf. Nichts zu danken. Okay, dann tschüss. Schönen Abend noch, ciao. Dir auch. Hallo. Ja, hi. Hi, wer bist denn du? Marvin. Martin. Marvin. Marvin, ah, ich dachte schon Martin von Rotraut. Nee. Da hättest du jetzt aber zu hören bekommen. Ach, Quatsch. Wieso, was heißt denn, ach, Quatsch? Die ruft gerade an, wenn die Martin hört, dann wumm, jeden bei der, die Martin-Zörner an und die zack, sofort 031 70 97 110. Mhm. Und dann ist sie da und dann erzählt die dir mal was. Das ist sehr interessant. Naja, da musst du aufpassen. Das war doch die Verrückte, oder? Nicht die Verrückte, die mit dem Kind gesegnete. Ah ja. Genau, Martin. Marvin. Marvin, was studierst du denn? Ich studiere gar nichts, ich bin noch Schüler. Ach so, wie alt bist du denn? Etwa schreckliche 16? Besser noch, ich bin ja 17 geworden. Ah, gerade so vorbei, das 16-Jährige sein, war genau, da sein, genau. Auch endlich mit dir fühlen, also so eine leichte Ablegung. Oh Gott. Wieso hast du denn nicht als 16-Jähriger über einen gesunden Selbsthass verfügt? Dass du erst 17-Jähriger werden musstest, um 16-Jährige verachten zu können? Ich glaube, da bist du noch ganz stolz drauf, so 16 zu sein. Wenn man 16 ist? Ja, ich glaube schon, ja. Echt? Warst du stolz drauf, als du 16 warst? Ja klar, du kannst Bier trinken, du kannst offiziell rauchen, du kannst legal Drogen nehmen. Also stimmt. Das ist toll, oder? Ja, ja, ja. Und genau das ist ja die Sache, weswegen ich anrufe. Es geht ja um unerfüllte Sachen. Ja, also um nicht um unerfüllte, sondern nicht zu Ende gebrachte Sachen. Ja, genau, genau. Wir müssen präzise sein. Ich habe mir die Idee zwar nur geklaut von meiner bayerischen Bekanntschaft, aber jedenfalls ist die, ist noch nicht geschafft, mit Rauchen aufzuhören. Ach so. Naja, das sind ja jetzt auch gute Vorsätze. Die gute Vorsätze sind wieder was anderes. Ich meine, nicht zu Ende gebrachte Sachen wirklich im Sinne von einem Projekt, dass man sagt, jetzt gründe ich eine Firma oder jetzt miete ich einen Dingschenraum, streiche den weiß an und mache eine moderne Kunstgalerie oder ich baue ein Vogelhäuschen oder irgendwie sowas. Und dass man das dann irgendwie nicht zu Ende bringt. Du würdest jetzt gerne aufhören zu rauchen und rauchst aber noch. Naja, ist das Leben, würde ich sagen. Aufhören zu rauchen möchte ich nicht, aber ich habe es noch nicht geschafft, das ist die Sache. Zu rauchen? Ja, genau. Rauchen tue ich ja immer noch. Du möchtest nicht aufhören? Nee, nicht wirklich. Naja, dann ist doch, also dann ist ja nichts, du rauchst. Naja, gut, okay. Genau, Lungenschutz wird dann. Ja, naja. Ja. Ist jetzt aber nicht eine nicht zu Ende gebrachte Sache. Das wirst du einräumen müssen. Ja. Du merkst schon, dass ich hier immer um Präzision bemüht bin. Ja, du bist immer daran bemüht, das ist wirklich deine Zuhörer ganz klar. In die Pfanne zu hauen. Nee, nicht in die Pfanne zu hauen, sondern um Präzision. Ist ja eine klare Ansage. Ich sage, ja. Nicht zu Ende gebrachte Sachen im Sinne eines Projektes, dass man sich durchaus überflüssigerweise vorgenommen hat und dann nicht fertig gekriegt hat. Also, okay. Aber nicht rauchen ist ja kein Projekt. Nicht rauchen ist ein Vorsatz, wo man sagt, aus gesundheitlichen Gründen oder aus finanziellen Gründen oder aus so weiß ich nicht, aus Gruppen, genau, aus Gruppenzwang höre ich jetzt mal auf zu rauchen, aber ich will so, naja, oh. Also ich meine, ansonsten ist es irgendwie alles, ja, und dann bin ich beim letzten Mal zu früh aus dem Bus ausgestiegen. Naja, irgendwie auch nicht bis zur Endhaltestelle geschafft, okay, ist jetzt aber auch nicht in diesem Sinne eine nicht zu Ende gebrachte Sache. Du verstehst, was ich meine. Ja, endlich mit diesem schlechten Beispiel, gut. Äußerst schlecht, muss ich dazu sagen. Aber ich hätte ein Projekt. Und das zwar, steht ja, glaube ich, nicht zu, das zu sagen, aber okay. Okay. Nee, also aber du sollst jetzt keine Projekte ausdenken. Nein, sondern es soll ein Erfahrungsbericht sein. Ja, ist ja. Ein Erfahrungsbericht, der vor einer Stunde angefangen hat, ist doch irre, oder? Oh nee, das ist ganz schrecklich. Das ist ganz schrecklich. Das ist dann mal ganz ausgedacht. Das ist dann echt an den Haaren. Nein, ist nicht ausgedacht. Am Haaren herbeigezogen. Ich habe hier 5 Zeitzeugen, die mir das bestätigen können. Und was hätte das Projekt sein sollen? Ich habe gerade eine, wie gesagt, bayerische Bekanntschaft bei mir. Ja. Und die wollte ich dir, also ich wollte dir unbedingt mal Kunden zeigen. Das ist kein Projekt. Doch, natürlich. Nein, das ist kein Projekt. Nein, dann ist es das ist kein Projekt, das naheliegt, das ist eine Sehenswürdigkeit oder was auch immer, aber das ist kein Projekt. Außerdem doch, ist da nichts zu zeigen, sondern zur Kenntnis zu bringen vielleicht, aber zu zeigen ja nicht. Okay, da fehlt mir jetzt diese ein Präzision, dagegen. Präzision, Präzision. Ah ja. Nichtsdestotrotz. Also du würdest die auf jeden Fall gerne mal hören wollen. Nee. Doch, natürlich. Ich? Was nee. Gibt's denn Besseres, als mal mit einem Bayern zu sprechen? Ja, das mache ich doch Tag für Tag. Ja, mit deinem Gerold Kretter Heinrich oder nee. Wie? Nee. Mit dem rede ich bestenfalls immer die Woche. Maximal. Wenn wir beide Pech haben. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie er dich gerade anguckt. Er guckt ja nicht. Ja, also wie. Interessiert ihn nicht, hat er recht. Sieht er sich gerade seine Line, oder? Ja, ach, du machst ja ohne Vorstellung vom Radio. Der sitzt da und verfolgt trübsinnig die Wettermeldung. Ah. Wie eben so ist. Marvin, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, wirk mich mal schön ab. Genau. Tschüss. Ja, ciao, ciao. So, und hier kommt Leningrad. Also jetzt hier nicht direkt Leningrad, die haben eine wunderbare, schöne Platte rausgebracht, sondern aus der Bonus- Limited Edition Bonus CD. Da singt dann der Sänger von Leningrad, Sergei Schnurov, ein wunderbares Lied, das da heißt super gut, super gut. Das singt er jetzt hier. Давай, сразу, ага. Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь. Смеюсь, напьюсь, если хуёво, жрать будет нечего. Женюсь, друзья мне пишут, как ты тут, а я нормально. Супер гуд, супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Я нормально. И никуда я не поеду, мне и в Союзе хорошо, везде мне стопочку нальют. В какой кабак я не зашел, ведь все равно же все умрут, без разницы там или тут. Супер, супер, супер гуд, я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд, я отлично, супер гуд, супер, супер, супер гуд, я отлично, супер гуд, супер, супер, супер гуд, я отлично, супер гуд. Ну вот так вот. Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь. Смеюсь, напьюсь, если хуёво, жрать будет нечего, женюсь. Друзья мне все пишут, ну как ты тут, да как я, бля, супер гуд. Супер, супер, супер гуд, я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд, я отлично, супер гуд. Супер, супер, супер гуд, я охуенно, супер гуд, гуд, гуд. Sergei Schnurov war das. Und wir versuchen hier immer noch rauszukriegen, da irgendwie Sachen zu finden, die ihr tatsächlich wirklich in Angriff genommen und nicht zu Ende gebracht habt. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Michaela. Hallo Michaela. Ja, also, es ist wirklich super peinlich. Im Jahr 2000 hat meine Eltern goldene Hochzeit und ich hatte die Wahnsinnsidee, ihnen eine riesen Patchwork-Decke zu machen. Bin da hingefahren zu dem Fest im Herbst, September 2000, habe unterwegs mit Buntstiften einen ganz tollen Entwurf gezeichnet, habe dann Stoffe gesammelt von meiner Mutter, meiner Schwester, meinem Bruder, irgendwelche alten T-Shirts, was weiß ich. Hab mir die Unterschriften von meinen Familienmitgliedern gesammelt, ja. Wozu braucht man Unterschriften für eine Patchwork-Decke? Naja, das wird dann also fotografisch dann also an den auf Stoff gedruckt, ne? Ach und so. Dann eben an den Rand dann befestigt. Das ist so eine Familien-Patchwork-Decke, ne? Ja. Ja. Und als ich dann wieder zu Hause war, fing ich an, die Stoffe dann zuzuschneiden. Wo wohnen denn deine Eltern? Die wohnen in Thüringen, ja. und ich wohne halt hier in Neukölln. Ja. Ja, und nun habe ich alle Teile wunderbar so zugeschnitten und es liest immer noch. Es liest. Wann war denn die 2000 war die goldene Hochzeit. 2000? Das ist das Zweite nochmal, ja. Und jetzt 6 Jahre später liegen die Stofffetzen alle immer noch rum, alles vorbereitet eigentlich? Alles vorbereitet und ich denke dann auch immer noch, ja, du machst das so und so oder Sag mal, goldene Hochzeit ist wie viel? 50. Goldene Hochzeit ist 50 Jahre verheiratet? Ja, ja, ja. Boah. Und 55? Naja. Zählt nicht. Hast du verpasst. Und jetzt hoffst du aber 60 zählt doch wieder richtig, oder? Ist da nicht bald steinerne Diamanten? Keine Ahnung, wie das ist. Auf jeden Fall, mein Vater lebt inzwischen schon nicht mehr. Ach Gott. Und meine Mutter, die sagt dann manchmal, die Skorpion, die ist manchmal so negativ, dann sagte, oh, das wird bestimmt eine Leichendecke. Wenn ich tot bin, dann kriegst du die jetzt fertig. Ach, und du erzählst aber schon seit 6 Jahren von deiner Patchwork-Decke? Ich will die fertig machen und ich schaffe es nicht, verdammte Scheiße. Oh Mann, das klingt aber echt nach einer Leichendecke, oder? Das ist echt eine Leiche in meinem Keller, sozusagen. Ja, nicht im Keller, sondern und hast du da wenigstens schon angefangen? Ich habe nicht angefangen zu nähen. Ich habe bloß alle Teile zugeschnitten und ich habe sogar einige Teile werde ich auswechseln gegen andere Kleidungsstücke, die ich nochmal wieder gefunden habe, was dann besser passt. Ja, also im Kopf ist sie fertig, aber oh und Mann. Und im Kopf wird sie auch laufend verbessert sogar, merke ja, ich. Ja, ja, ja. Das ist ein echtes Projekt. Wie lange würde man denn brauchen, um so eine Decke halbwegs konzentrierten Arbeitens würde man brauchen, um so eine Decke fertig zu stellen? Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon. Also, wo ich jetzt arbeite, 6 Stunden am Tag, ja, vielleicht ein paar Monate, 3 Monate oder so. So lange? Ich möchte gerne zum Geburtstag meiner Mutter im November fertig kriegen. Ich möchte wie, so ganz schaffen. Wie lange würdest du dann pro Tag an der Decke arbeiten, um ein Vierteljahr zu brauchen? Oh Mann, sag mal, das klingt eine Stunde oder was? Ich weiß nicht, wenn es mich dann packt, arbeite ich. Ich kann die Arbeitszeiten überhaupt nicht einschätzen. Oh. Du musst es dann mit der Nähmaschine zusammennähen, oder wie ist das? Ja, ja, klar. Ja, das kann aber nicht so lange dauern, also ein paar Stofffetzen zusammenzunageln. Ja, ich muss mich aber einfach erstmal hinsetzen. Und ja, nee, aber weil du ein Vierteljahr gesagt hast. Naja, also... Ich würde sagen, irgendwie einen Tag hätte ich gedacht, nein, vielleicht. Nein. So, dass man mal Sonntag du kannst dir das nicht vorstellen, schön aufstehen, dass Kaffee trinken und so. Und zwar, das ist eine Patchwork-Decke, die soll aus 50 Ringen bestehen. Und das Muster ist Wedding-Ring-Muster, ja? Also 50 Ringe und das sind ganz, ganz kleine Teile und das ist ein Wahnsinn, ne? Ach, also ich habe mir sowas Schwieriges, nicht nur Quadrate, das wäre ja zack, zack. Ja. Also ich habe mir ein schwieriges Muster ausgedacht, ja? Eieiei. Ausgesucht. Und im November hat deine Mutter Geburtstag. November hat meine Mutter Geburtstag und ich möchte das bis dahin so gerne fertig kriegen. Aber dann hättest du doch schon mal anfangen müssen wenigstens. Weiß ich. Aber dann ist ja immer wieder irgendwas, dann ist das Wetter so toll oder ich treffe eine Freundin oder die. Aber wenn oder du jetzt, wenn du jetzt auflegst und dann? Nee, heute Abend nicht mehr. Ich muss da gleich in die Profe. Ich habe bloß lange versucht durchzukommen zu dir. Ach so. Ich will ja morgen um 8 Uhr auf der Arbeit sein. Ja. Was für eine Arbeit denn? Na, ich sitze in der Nähstube. Das ist ja auch noch. Ich sitze seit ein paar Monaten in der Nähstube in einer Schule in Neukölln und habe dann zu Hause fast gar keine Lust mehr zu nähen. Was machst du denn in der Nähstube in der Schule? Ja, ich nähe da Vorhänge und Tanzkostüme und was weiß ich, was die Schule halt so braucht, ne? Ach so. Seit wann beschäftigen denn Schulnäherinnen? Ja, Schule nicht, aber Trägerfirmen halt, ne? Ach so. Kick mal einer an. Ach so, naja. Dann hat man den Kanal voll, wenn man nach Hause kommt, ja, und den ganzen Tag schon genäht hat, oder? Ja, ja, ja. Also, ja. Das ist aber wirklich blöd, das verstehe ich. Ich möchte es wirklich gerne machen und es ist mir so peinlich meiner Mutter gegenüber. So super, super peinlich. Aber jetzt ist Ostern, aber da soll das Wetter wieder gut werden. Ah, scheiße, oder? Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Und ich meine, jetzt wird ja jetzt wahrscheinlich von Monat zu Monat besser, das Wetter. Ja, also ich kann... Und wenn du Pech hast, gibt es einen schönen Oktober? Und dann ist ja, dann hat deine Mutter Geburtstag, bumm. Ja, also ich glaube einfach, ich muss mich einfach mal hinsetzen und einfach mal anfangen. Das glaube ich wohl auch. Oh. Ja, also das ist wirklich ein Projekt, das schmort schon lange. Die anderen Sachen, die Leute da erzählt haben, das ist nix. Das ist nix, finde ich aber auch, oder? Das belastet mich auch total. Bei dir auch fast sagen könnten, im Grunde noch nicht mal richtig angefangen. Nee, und also, ich habe ja schon angefangen. Ich sage ja, ich beruhige dann mal meine Mutter und sage, Mensch, ja, und ich habe immer schon zugeschnitten. Dann, ja, aber, oh ja. Und den hast du vor 6 Jahren, hast du deinen Eltern von der legendären Patchwork-Decke erzählt? Erzählt und alles schön aufgezeichnet, ne? Also um ganz wunderbar. Gottes Willen. Ja, also die alten Leutchen, sag mal, die müssen sich doch derart hinters Licht geführt fühlen. Ja, die fühlen sich, mein Vater fühlte sich verarscht, aber der hatte gar nicht mal drüber gesprochen, aber meine Mutter, die ist halt Skorpion und die geht ja dann immer wieder drüber und dann piekst er in die Wunde rein, ja? Oh. In meine Wunde. Ja, ja, ist klar. Aber andererseits passt es eben ganz gut in ihr skorpionistisches Weltbild offensichtlich, ja, genau, oder? Ja, genau, die packt sowieso nicht. Ja. Klingt aber so, wie wenn sie recht hätte, deine Mutter. Na, wenn jetzt mit der Sache schon, sonst packe ich vieles, aber mit der Sache, also... Ja? Ja, ja, doch. Kommt mein Leben ganz gut auf die Reihe. Naja, jedenfalls, das ist ein schöne Leiche im Keller, ein schönes Projekt. Ja, ein schönes, abschreckendes Beispiel. Ein schönes, abschreckendes Beispiel, Mensch, dass ja. du dann immer noch so unbeschwert Leiche im Keller sagen kannst, angesichts seines über die Decke gestorbenen Vaters. Naja. Ja, naja. Naja, was soll's, ist halt so ein Spruch, ne? Ja, ja, ist klar. Ja, ich glaube, meine Mutter nimmt sich das doch viel mehr zu Herzen, als mein Vater sich das hier zu Herzen genommen hat. Naja, ja. Männer sind, glaube ich, jetzt auch nicht so eine Patchwork-Decken-Fans. Ja, wahrscheinlich. Oder? Nö. Die sehen jetzt schon mit, also ich würde auch mit so einer, jetzt die Ankündigung von irgendjemandem, mir eine Patchwork-Decke zu schenken, die nicht eingelöst wird, würde mich jetzt nicht maßlos enttäuschen. Ja, ich war im Gegenteil, meine erste Patchwork-Decke aus großen Vierecken, die habe ich einem damaligen Lover genäht. Und habe ich Der hat sie dann nach der Trennung auch gleich bei dir gelassen. Nee, hat er mitgenommen und alles fein und ist längst verheiratet mit seiner damaligen Freundin, alles wunderbar. Und ich rufe ihn immer einmal im Jahr zu seinem Geburtstag an und irgendwann vor 1,5 Jahren habe ich ihn gefragt, sag mal, hast du die Patchwork-Decke noch? Ne? Sagt er, ne, die ist im Keller. Sag ich, was? Die ist im Keller? Ja, die ich mit so viel Liebe für dich genäht habe. Wenn du sie nicht mal haben willst, schick sie mir zurück, sagt er. Wiederholen ist gestohlen. Ja, hat er auch und da hat er ja irgendwo auch recht, denn da hat er sie mir zurückgeschickt. Und dann war da irgendwas draufgestanden im Keller, es war feucht gewesen. Und da sind so zwei so ein bisschen durchgemoderte Flecken. Und es tut mir weh, weil ich habe die für ihn mit so viel Liebe genäht. Ja, ja. Und wenn sich da jemand nicht drum kümmert, ja. Aber ich sag dir, Männer wissen Patchwork-Decken kaum zu schätzen. Ganz wenig Männer. Ja. Müssen ganz sensible Mütter sein. Ja, und der war zwar irgendwo ganz prima, aber so richtig sensibel war er ja dann doch nicht. Nee, das merkt man ja an der Patchwork-Decke, genau. Ja. Naja, aber jetzt ist er ja wieder in liebevollen Händen. Ja, Kannst du die nicht umstricken für deine Mutter? Nee. Nee, das ist ein völlig anderes Muster. Völlig anders. Obwohl sie einige Stöffchen davon auch wiedererkennen würde, klar, ja. Ne? Ja, von was sie mir früher mal geschenkt hat und so, ja. Ja. Ja. Das war mein Beitrag für deine Sendung. Ein erschütternder Beitrag, der ins Schwarze getroffen hat. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Aber bitte sehr, kannst du mir Glück wünschen, dass ich endlich bald mal anrufe. Ja, ich drück dir die Daumen. Ich würde sagen, fang an. Jo. Okay. Tschüss. Wer hier wohnt, kämpft im Rhythmus und dann, wer muss Genusser, findet Geld. Und siehst im Rhythmus und dann, der macht aus Gegenstand Geld, die ganze Erde wird lang, Geld und da. Dieser Winter friert nicht gleichmäßig, jede Mark bringt bei Kältetemperatur. Und sicher friert der Arme, der Mensch da, der sich Währung formuliert. Sein lauter Schatz hat das Zeug zum Systemstar. Was dem mag nicht wahr? Ein scharfes Wort hat das Zeug zum Systemstar. Systemstar. Was dem mag nicht wahr? Wer hier wohnt, da kämpft im Rhythmus und dann die ganze Erde wird blank. Captain Kirk war denn von ihrem Album Reformhölle, was jetzt glaube ich schon so knappe 10 Jahre alt sein dürfte, aber doch nach gewissen Weitsichtigkeit nicht entbehrt, Geld unter, hieß der Song. So, wir telefonieren weiter zum Thema NZEGS. Naja, hallo. Hallo. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Robert. Robert? Ja. Hallo, Robert. Hallo. Du hast schon mitgekriegt, dass es um Sachen geht, die nicht zu Ende gebracht wurden. Ja. Und die möglicherweise aber vorher irgendwann doch mal ein tolles Projekt gewesen sein sollten, das man begonnen hat, aber eben NZEGS. Nö. Ja. Robert, na dann erzähl mal. Ja, ich hab nichts. Also, mir fällt nichts ein. Also, ich bring fast alle zu Ende. Super Grund, jetzt hier anzurufen. Ja, naja, ich wollte nur fragen, ob du nicht vielleicht nochmal spielen kannst, die du zum Beispiel auch bei Lovey Lenin so toll fanden, von Horst Böwe, wie auch immer der heißt. Ich bin noch immer unbefriedigt. Nee, habe ich nicht mit. Nee? Nee. Oh, schade. Oh, schade, ja, oder? Toll. Ah, na, ein Spitzensong. Ja. Ja, nee, kann man nicht machen. Na, super. Ja, tut mir leid. Du hast die Frage beantwortet, oder? Ja. Dann wende ich mich mal dem nächsten Anrufer zu. Einverstanden? Okay. Ja? Muss ja irgendwie auch sein. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Hallo, hallo. Hey, Kuttner, hier ist Emma. Hallo, Emma. Grüß dich, na? Na? Ja. NZEGS. Genau, Projekt letztes Jahr, ne? Da hatte ich doch einen Eurojob in einem Seniorenwohnheim, ne? Und dann habe ich mir gedacht, was kann ich noch Schönes für die alten Herrschaften auf die Beine stellen? Und ich habe eine Freundin, die ist Sängerin und kann ein bisschen Keyboard spielen. Und dann dachte ich mir, so schöne Songs, paar Schlager, unter anderem Capri Fischer, wenn bei Capri die rote Sonne im Jahr versinkt. Ich habe so gelacht am Samstag. Ja. Und und dann war sie auch damit einverstanden, die Freundin, das zu machen, dass sie Keyboard spielt und ich dann halt, und dann haben wir geübt und geübt, waren also wirklich mehrmals im Übungsraum und haben die Schlager uns ausgesucht und alles Mögliche, ne? Ja. Und im Seniorenwohnheim habe ich schon Bescheid gesagt, dass wir sowas Tolles veranstalten wollen und das wurde angekündigt als Überraschung, sozusagen, ne? Und und dann so ein paar Tage vorher sagte meine Freundin zu mir, du, ich verreise nach Norwegen. Oh, fies, oder? War das fies, ne? Ja. Also echt, weil ihr Mann ist Norweger, ne? Und ausgerechnet zu der Zeit musste er irgendwie nach Norwegen oder hatte Lust nach Norwegen zu fahren oder so und sie musste halt mit und... Ach, das war dann aber in gewisser Weise eine Sache, die du nicht zu Ende gebracht hast, sondern die dann an sich eher gescheitert ist. Die dann so gescheitert ist, genau. Das stimmt schon. Aber ich fand das schon sehr, sehr schade. Klar, logisch. Aber hast du denn nicht auch so Projekte, die du einfach definitiv nicht zu Ende gebracht hast? Willst du mal kurz hören? Was ist denn bitte? Kannst du hören? Ja. Hörst du? Das ist deine Freundin? Das bin Icke und die Freundin spielt Keyboard. Kannst du das hören? Ja, ich höre das. Das halt gerade mal rausgesucht für uns, wisst ihr? Ja. Und wegen Samstag, ich fand das ja sehr originell. Ja. Das sind die Übungskassetten, wisst ihr? Ja. Das sind die Übungskassetten, ja. Klingt verdammt nach Übung. Da habe ich kein Keyboarder gefunden, ich weiß auch nicht. Und naja. Ach Mensch. Aber hättest du mal hier angerufen hier. Wir haben doch vorhin gerade einen 8-jährigen Klavier, jemand, der 8 Jahre Klavier gespielt hat. Genau. Das macht ja doch mit links, Capri Sonne wahrscheinlich. Ja, genau. Mensch, ja, und ob ich andere Projekte habe, ja. Andere Projekte, die du nicht zu Ende gebracht hast. Darum geht's ja. Ja, eigentlich schon. Also im Grunde genommen ist es dann doch das Singen, ne, letztendlich. Also ich meine, ich sollte nicht aufhören damit, ne? Auch wenn halt die Freunde nicht. Bin ich mir nicht so sicher, aber ja, gut, ja. Ja. Ja, gut, ja. Okay. Ich kann wirklich ganz toll singen. Ja. Ich kann dir ja mal eine Kassette geben. Ja. Sag mal, machst du denn am Donnerstag keine Schnipsel? Doch, am Donnerstag sind Schnipsel. Ach doch. Achso, aber keine stimmt. Kartenverlosung heute. Nicht an Verlosung gedacht. Aber Donnerstag sind trotzdem die Schnipsel. Ja, vielleicht machen wir nachher sogar noch eine Verlosung. Mal sehen. Ja. Ja, muss ich mal schauen. Ja. Okay, Emma. Also, bis bald. Genau, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. So. Ach stimmt, wann soll ich denn eine Verlosung machen? Vielleicht soll ich nachher noch eine Verlosung machen? Soll ich mal eine Rundumfrage machen? Wer der Meinung ist, dass ich Verlosung sollte, der soll jetzt mal, kann man schnell hier anrufen. Warte, dann kommt gleich sowieso der halbautomatische Anrufbeantworter. Ihr müsst jetzt nur Ja oder Nein sagen. Geduldet euch, gleich kommt hin. Wobei, es ist 0331 für Potsdam, 7097110. Wenn es halt um die sonst gibt, sagen alle ja. Dann frag ich jetzt nicht. War jetzt nur Quatsch. Wir hören jetzt mal den halbautomatischen Anrufbeantworter. Und naja, mal schnell noch. Hallo? Ja, ich möchte einen Schlüssel haben, beziehungsweise eine Karte haben. Jetzt ist da noch nicht Verlosung. Ach Mensch. Mensch, Wolle. Mensch, ich bin der Schnellste heute. Ja, ist das ein Ärger, oder? Das ist ein Ärger. Mann. Da könntest du dir aber nicht dann beißen. Ich schmeiße Telefon gleich in Waschbecken, oder? Ja? Genau, wir machen Punkt 23.45 Uhr, mache ich eine Verlosung. 0.45 Uhr, die späteste Verlosung meiner Radiokarriere überhaupt. Mensch, hältst du durch? Ja, da musst du pünktlich anrufen wollen. Pass auf, ich klicke wieder auf und dann rufe ich dich doch mal an. 0:45. 0:45, alles klar. Okay, tschüss. So, dann hören wir uns jetzt mal den Band des halbautomatischen Anrufbeantworters an. Der selber ist heute nicht funktionsfähig, nicht funktionstüchtig. Ihr müsst da nicht anrufen. Das reicht, wenn ihr euch anhört. Okay? Band des halbautomatischen Anrufbeantworters, hier sitzt. Ja, hallo, hier ist wieder der Music Cover Boy. Mit den besten Hits der 70er, 80er und 90er. Letzte Woche hörtet ihr Depeche Mode mit dem Hit Enjoy the Silence, beziehungsweise, nee, war Everything Counts. Es war doch Everything Counts. Also, und jetzt kommt Love Light von ABBA. You must have a love light. Everything around you is love light. Shining like a star in the night. Love shining, I won't let you out of my sight. Love shining, I don't wanna lose your, I don't wanna lose your love light. Everything around you is bright. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo, Jürgen Kuttner, hier spricht dein Fritz Stammhörer, der Volker Köller aus Ummendorf in Sachsen-Anhalt-Württemberg, Magdeburg. Ich wollte mal wieder mitmachen. Und zwar wollte ich auch zum Thema Campen was sagen. Ich habe gekämpft mit Anwälten wegen Telefonrechnungen, die ich bezahlt hatte und die wollten noch mehr Geld. Aber den habe ich irgendwann doch recht bekommen und habe ich da den Kampf nur auch noch gewonnen zum Schluss. Jedenfalls ist das alles gut gegangen. Dann wollte ich dich mal fragen, wann bist du mal wieder eine Harald Schmidt-Show? Und wann kann man dich mal so im RBB-Fernsehen mal wieder sehen im Fernsehen? Und wie geht's denn deinen früheren Kollegen Jens Quandt noch? Der hat nur den Night Flight gemacht, den habe ich ewig nicht mehr bei Fritz gehört. Jens Quandt war ich auch ein doller Fan von bei Fritz. Ich wünsche dir eine schöne Sendung. Tschüss, Volker aus Ummendorf. Danke. Ja, ich hatte mal einen Lehrer in der Schule. Da bin ich dann irgendwann angekommen und habe mein Hemd über die Hose getragen, also so schlampig, das war damals irgendwie so toll oder so. Keine Ahnung, habe ich jedenfalls gemacht und der hat immer verlangt, ich soll das reinstecken. Habe ich natürlich nicht gemacht, musste raus, mich vor die Klasse, also draußen vor die Tür stellen. Ja, und seit diesem Tage, weil ich das immer wieder gemacht habe, hat er mich in Geschichte immer mit Zahlen drangenommen. Also wann war ja Französische Revolution und so. Eigentlich habe ich da eins gestanden. Aber mit diesen Zahlen, wann was war, das konnte ich mir mal irgendwie nie merken. Naja, eigentlich, ja. Und dann hat er das eben geschafft, mich auf 5 zu kriegen. Das war mal mein Kampf, aber den habe ich irgendwie auch verloren. Aber seitdem merke ich mir irgendwie die Zahlen noch besser. Der Bundespräsident, die Kanzlerin, die sollten doch erstmal vereidigt werden. Die haben alle beide geschworen, so war mir Gott helfe. Und da es ja keinen Gott gibt, sind sie unvereidigt. Selbst wenn es Gott gäbe, da weiß doch kein Mensch, wem er hilft oder wem er gerade nicht hilft. Mein Kampf und mein Verstand, da gilt keine Menschenrechtserklärung oder Schulverwaltung. Wie in der Wüste alles Sand, von Oase zu Oase, so schön das Land. Piep, ich bin's Wolle. Also jetzt werde ich auch schon wieder fast faul. Ich wollte gerade mit dir sprechen, Kuttner, jetzt halt wieder diesen verdammten halbautomatischen Anrufbeantworter an der Muschel, wie man so schön sagt. Liebe Nordsee-Gäste, wir danken Ihnen, dass Sie uns Ihre Meinung zur Qualität Nordsee-Restaurants mitgeteilt haben. Dadurch helfen Sie mit, das Angebot und in den Service in Ihrem Hause zu sichern und darüber hinaus auf lange Sicht weiter zu verbessern. Punkt. Zufriedene Gäste sind uns die liebsten Visitenkarte. Zum Dank lassen wir Ihnen ein paar stimmungsvolle Shanties für Ihre Erklingen. Frisch von der Waterkant. Tschüss und Ahoi und bis zum nächsten Mal. Nordsee-Restaurant. Ciao. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Sanella, ei, ei, ei, Sanella, Sanella auf den Teller. Wenn Sanella ranzig ist, dann kommt sie in den Keller. Kaum ist die Kellertüre zu, hat Sanella keine Ruhe, denn die Mäuse beißen zu. Ленин, снег, Ленин, дождь. Не накипел. Петерград, Питер, дождь, Питер, снег. А? Закурить найдется человек. Улицу фонарь, фонарь, аптека, а? Парек, менты, банты и дискотека, а? Все на местах и век от века, а? Парек, менты, банты и дискотека. Надежда и грез. Сос. И хозяин у них передоз. Сос. Не помогут тебе крики сос. Хуесос. Ты люби этот город до слез. So, das war dann doch nochmal Leningrad. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Jessica. Hallo, Jessica. Ja. Ja? Ja. Was denn los? Ja, was denn los? Ja. Thema ist klar, nicht zu Ende gebrachte Sachen. Jessica, du bist eine großartige Leitfigur für Leute, die etwas nicht zu Ende bringen wollen. Wo ist es dir denn zum letzten Mal in besonders beispielgebender Weise gelungen, etwas nicht zu Ende zu bringen? Oh Gott. Oh Gott, da hätte ich mir mal vorher Gedanken machen sollen. Ja, stimmt. Habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ja, aber... Ich glaube, jetzt muss ich wieder aufhören. Sag mal, die Sendung dauert 2,5 Stunden schon. Ja, ich barme wie verrückt um die Erörterung dieses Themas. Ja, aber das ist doch jetzt ein gutes Beispiel, weil ich habe es nicht verstanden. Nein, nee, das wurde vorhin schon angeführt. Ja, jeder entschuldigt sich damit, dass es irgendwie das Thema ja aufs Hinause trifft, wenn man nichts zu sagen hat. Aber bis jetzt habe ich mein Studium noch nicht zu Ende gebracht. Das gilt auch nicht. Scheiße. Was studierst du denn? Sozialarbeit. Ach so, oh Gott. Ja. Ja. Und ich habe mich gerade verliebt und weiß nicht, ob ich das zu Ende bringe. Naja, verlieben ist ja nicht schwer zu Ende zu bringen. Wie willst du das zu Ende bringen? Wie soll das aussehen? Ach, ich weiß nicht, ob ich mich verliebt habe, aber jedenfalls, zu Ende zu bringen heißt, dem das zu sagen oder dem das zu schreiben oder so. Wieso denn? Naja, weil... Sieht den doch ja nicht an. Doch. Wie denn? Wieso? Naja, weil ich das ja mit dem teilen möchte. Weißt du, findest du das toll, verliebt zu sein? Ja. Dann lass es so. Wenn du den erstmal kennenlernst, dann ist es vorbei mit der Liebe. Nee, bleib lieber so verliebt und dann ist schön. Na, das tut aber weh, weil Was tut weh? Nee. Naja, aber viel weher tut's ja, wenn das erstmal enttäuscht wird. Ja, das stimmt. Siehst du, insofern, spar dir die Enttäuschung, bleib verliebt. Nein, das ist auch... Nein, warum denn nicht? Ist doch schön, verliebt Ach, zu Mann, sein. Mann, ich weiß ja gar nicht, ob ich verliebt bin. Jedenfalls ist das... Naja, siehst du nicht mal das? Ja, aber es ist ein Mensch für mich, der das erste Mal meine Seele... Ist doch Seele... schön, dass ein Mensch für dich ist. Ja, ne? Ja. Der das erste Mal meine Seele so berührt hat, dass das einfach ganz... Ja, das klingt jetzt aber kitschig. Na, und es ist mir total wurscht, Bulette ist halt so... Nein, klingt aber total kitschig. Ja, wie soll ich denn sonst sagen? Na, Janusz, sag lieber Janusz, schreib ihm keinen Brief, bleib verliebt. Okay. Tschüss. Tschüss. Na, dann spielen wir jetzt hier noch eine fesche Musik und dann, und wie gesagt, in 20 Minuten Videoschnipsel, Freikartenverlosung, Donnerstag, wann? Donnerstag, 21 Uhr, Volksbühne, Videoschnipselvertrag. Irgendwann zwischen Borka und Pionier-Ehrenwort, Problemfeld Kind. Am Donnerstag, 21 Uhr in der Volksbühne. Dazu gibt es um 0:45 ein paar Freikarten zu gewinnen. Da müsst ihr dann hier anrufen. Weiß ich jetzt aber auch nicht genau, was weiter. Aber nichtsdestotrotz hören wir jetzt erstmal Lord Kitchener. Große Kalypso-Musik. Lord Kitchener, und dann kommt Erst Lord Kitchener und dann Gerald Lord Kötter-Heinrich. And enjoy every moment. Certain things I remember that was said by Angela. Darling, I am rather beat. Will you please anoint my feet? Straight away she jumped in bed. As I start, she turned and said, Kitchy, you're so sweet. Keep rubbing my feet. I love it so much. Boy, you got the touch, darling, squeeze me there again. I don't mind the pain, like you did before. Please, rub it in once more, I beg you. Kitchener. Wo bei anderen ein schnödes Herz schlägt, pocht bei ihm ein runder, handvernähter Lederball. Richtig, wir sprechen von Fritz Soccer Team Coach MC Lücke. Denn während Cleancy in Kalifornien abhängt, ist MC Lückes Platz hier bei seinen Leuten, dem Fritz Soccer Team. Und das Fritz-Soccer-Team wird jetzt wieder neu aufgestellt. Denn während in diesen Tagen alle über Fußball reden, wird dabei Fritz einfach gespielt. Also kommt vorbei zum Probetraining des Fritz-Soccer-Teams. kommenden Samstag ab 10 Uhr auf dem Sportplatz des FSV Babelsberg. Rudolf-Breitscheid-Straße 173 in Potsdam. Werdet Teil des Fritz-Soccer-Teams und spielt echten, ehrlichen Fußball auf den schönsten Plätzen von hier und in der Gegend. Gecoacht von MC Lücke. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz vom RBB. 0:32. Fritz Info. Nachrichten. Mit Gerald Kötter-Heinrich. Der italienische Oppositionschef Romano Prodi hat die Parlamentswahlen offiziell gewonnen. Prodis Bündnis kommt im Senat auf 158 Sitze, das Berlusconi-Lager auf 156. Zuvor hatten sich die Oppositionsparteien bereits im Abgeordnetenhaus mit einer hauchdünnen Mehrheit durchgesetzt. Silvio Berlusconi ist noch nicht bereit, seine Niederlage einzugestehen. Er verlangt eine erneute Auszählung der Stimmen. Der Iran hat nach den Worten von Präsident Ahmadinejad erfolgreich Uran zur Energiegewinnung angereichert. In einer Fernsehansprache wertete Ahmadinejad dies als historischen Erfolg. Zugleich betonte er, dass sein Land nicht nach Atombomben strebe. Beim Bombenanschlag auf eine Gebetsversammlung sunnitischer Muslime sind im Süden Pakistans mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. Der Sprengsatz detonierte unter einer Bühne in einem öffentlichen Park der Millionenstadt Karachi. Dort hatten sich mehrere hundert Gläubige anlässlich des Geburtstags des Propheten Mohammed versammelt. Der designierte SPD-Vorsitzende Beck will das Amt für längere Zeit ausüben. Beck sagte in Mainz, seine Zeit als Vorsitzender der Sozialdemokraten solle nicht nur eine Episode bleiben. Er schloss auch nicht aus, bei der nächsten Bundestagswahl als Kanzlerkandidat anzutreten. Allerdings gäbe es keinen Grund, darüber jetzt schon zu spekulieren. Zum Sport. Eintracht Frankfurt hat das DFB-Pokalfinale erreicht. Die Frankfurter gewannen im Halbfinale gegen Arminia Bielefeld mit 1:0. Heute dann noch St. Pauli gegen Bayern. Wetter. Die Temperaturen sinken nachts auf 3 bis minus 1 Grad. Am Mittwoch kann es morgens erstmal etwas regnen. Tagsüber ist es dann stark bewölkt mit einzelnen Schauern bei 7 bis 9 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz, keine aktuellen Meldungen zurzeit. Gute Fahrt. Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rund um Belzig. Blue Moon. You don't have to go. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, hier nochmal schnelle letzte Runde zum Thema NZIGS. Nicht zu Ende gebrachte Sachen sind hier wieder die Telefonnummer. In 7 Minuten, 6 Minuten machen wir dann ein bisschen Videoschnipsel, Kartenverlosung. So lange können wir aber noch quatschen hier. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, hallo, hallo. Hi. Wer bist denn du? Wir sind's nochmal. Und? Ja, wir haben uns jetzt total die Gedanken gemacht. Na ja, los. Also, wir haben 5 NZEGs. Und ist überhaupt der Lautsprecher? NZEGS. NZEGS ist, ja. Ja. Und was ist überhaupt der Lautsprecher an? Was für ein Lautsprecher? Vom Telefon. Von unserem Telefon. Wieso muss da der Lautsprecher an sein? Ja, weil wir ja beide mithören wollen. Ihr könnt doch eure Köpfe zusammenstecken. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Wir sind doch keine schwulen Cowboys. Ja, das glaube ich gerne. Wobei, das kann ich mir auch schwer vorstellen. Aber gut. Also, ja. Einmal wären das, also wie man bestimmt, wie vorhin, glaube ich, auch gesagt haben, Bücher. Und dann... die ihr nicht zu Ende gelesen ja, habt. Ja, genau. Dann ja. Lieder, die wir nicht zu Ende geschrieben haben. Seht, was ich nie zu Ende... Was denn für Lieder, die ihr nicht zu Ende geschrieben habt? Das ist doch interessant. Jetzt erzählt doch mal das wichtigste und tollste und vermutlich Nummer 1 trächtigste Lied, das ihr nicht zu Ende geschrieben habt. Musst du erzählen. Ja, musst du erzählen, naja, genau. Also, ich habe mal für meine Cousine, weil sie so unruhig war und nicht schlafen konnte, hab das, aber, das klingt jetzt aber nicht, wie wenn es der der Bringer in den britischen Independent-Charts hätte werden können. Fragen. Also, ich habe hier halt eine... So, wir können die Sprechung gleich beenden. Ey. Also, sie hat für ihre Cousine... Das klingt echt nach einer total spannenden Erzählung, wo jetzt tausende Hörer, Fritzhörer vom Radio sitzen und, ey, die hat echt mal für ihre Cousinen, nein, da muss ich jetzt, Mutti, sei doch mal ruhig, ich will hören, wie das ausgeht mit für die Cousine. Na, erzähl mal weiter. Also ich kann mich auch kaum zügeln vor Spannung. Mann, dann... Na, dann erzähl doch mal, das mit der Cousine, das interessiert mich echt. Das musst du ja, mal mit der, gerade mit noch, dem... Bin einfach noch um mich erfunden. Ja, ich hatte eine kleine Cousine und für die wollte ich mal ein Lied schreiben und das ist da nicht fertig geworden. Ja, nein, es ist fertig gewesen. Es war eine Einschlafmelodie, aber das wollten wir als Intro für ein schnelles Lied nehmen. Und? Habt ihr nicht gemacht? Was wir noch nicht gemacht haben. Ja, und das ist schon ganz lange so. Wir denken immer, ja, das machen wir das nächste Mal. Also es ist jetzt auch nicht so spannend, darauf wollten wir auch gar nicht eingehen. Na, ihr seid aber drauf einig. Nee, du wolltest es ja. Wir wollten noch weiter aufzählen. Also dann ein Beet, was wir nie zu Ende gepflegt haben, ein Bild, was wir nie zu Ende gemalt haben, beziehungsweise ich. Und dann ganz philosophisch die Suche nach der Vollkommenheit. Was ist damit? Na, die haben wir doch nicht beendet. Wie sieht das aus, wenn man die Suche beendet hat? Dass man nicht mehr sucht oder dass man sie gefunden hat oder was? Das ist ja so, man... Ist doch okay, ein Projekt, jetzt hört doch mal auf. Na klar. Mädels, sagt mal. Na klar. Ihr lebt aber auch in einer Welt des Ausgedachten, das ist ja kaum zu glauben. Da hört ihr mal zu. Man will zum Beispiel die absolute Liebe haben. Wer denn? Ist doch Quatsch. Ist ausgedacht. Ihr kickt zu viel so Vorabendserien. Nein? Natürlich. Da pflanzen sie euch sowas ein mit absoluter Liebe ist doch Quatsch. Ja, nee, das machen wir ja auch nicht. Seid froh, wenn ihr einen Mann kriegt, der nicht säuft und euch nicht schlägt. Toll. Das ist schon viel erreicht. Nein, aber es doch. Sollte jetzt allgemein sein. Na, das ist nicht allgemein. Na klar. Das Leben ist nicht allgemein. Das Leben ist nicht allgemein. Das Leben ist gemein. Ja, das ist okay. Nee, aber man sucht so den perfekten Partner. Also keine Ahnung, man sucht jedenfalls irgendeinen Partner. Und man sucht die perfekte Wohnung und dann die Familie will man gründen und so. Das stimmt nicht. Und ja, ne, eben jeder stimmt andere, nicht. Ich will keine Familie gründen. Ich suche keinen perfekten Partner. Außerdem gibt es ja kein Recht auf Glück. Seid froh, wenn ihr 2 Beine habt. Ist schon viel gewonnen mit. Ja, bin ich auch ganz glücklich drüber. Ja, naja, kannst du sein. Naja. Wie viel seid ihr in eurer Band? 3. Und ihr quatscht immer alle gleichzeitig, oder was? Wollt ihr nicht lieber einen Chor aufmachen? Lasst es doch mit der ganzen Band scheiße sein. Macht lieber einen Chor. Am besten einen Sprechchor. Weil mit dem Singen, das wird ja sowieso nicht, oder? Doch, wenn du das angehört hättest, dann hättest du das. Na, singt doch mal, singt doch mal. Nie. Natürlich, singt doch mal. Erst kommt der Sonnenkäfer, Papa. Dann kommt die Sonnenkäfer, Mama. Und hinterdrein ganz klitzeklein die Sonnenkäfer, Kinderlein. Singt mal. Nee, nee, nicht so, nicht elektrisch. Singt mal. Ja, wir singen gerade, warte. Ihr kichert, ihr singt nicht. Dein nackten Körper. Dein nackten Körper. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Jetzt haben wir ja gerade ganz schön laut gesungen. Dein nackten Körper. Na, das scheint mir ganz schön zur Sache zu gehen. Ja. Ja, ja. Ja. Aber Interruptus, ne? Das ist eine bestimmte Form von NZEGS, will ich mal sagen. Ja, wieso? Genau. Mädels, dann danke ich euch für euren Anruf, weil gleich werden ihr Karten verlost. Gut. Das stört ihr. Tschüss! So, ab sofort, ab gleich, ab 5 Sekunden könnt ihr hier anrufen und eine Karte für die Videoschnipsel am Videoschnipselvortrag am Donnerstag, 21 Uhr in der Volksbühne. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, und wir hören jetzt so lange John Jacob Niles. How come that blood on your own coat sleeve? A little son, pray come tell me. It is the blood of that skinny greyhound that traced the fox for me. The trace had the fox for me. Too pale for that skinny greyhound. Too pale, little son, too pale. It is the blood of that old grey mare that plowed the corn for me, that plowed the corn for me. Too red for that old gray mare, too red, little son, too red. It is the blood of your youngest son, and the truth I have told to you, the truth I have told to you. Oh, what, fed ye out about, a little son, pray come tell me. 'Twas over a wand and a withy-withy wand that never could be a tree, that never could be a tree. Oh, what will ye do when your father comes home? A little son, pray come tell me. My foot I will place on an old oakum boat and sail me across the sea. And sail me across the sea. Oh, what will ye do with your newly wed wife, a little son, pray come tell me. I'll save her the grief, and I'll save her the pain, and take her for company. And take her for company. Oh, what will you do with your sweet baby boy? A little son, pray come tell me. I leave him alone, for to wait and to wonder what's come of his mammy and me. What's come of his mammy and me? When will you come back to your mammy again? A little son, pray come tell me. When the moon and the sun and the stars set together, and that will never be, and that will never be. So, damit ist jetzt hier die Losung, Verlosung beendet. Und die liebe Seele hat Ruhe und wir können jetzt nochmal schnell so. Hallo? Hallo? Ja, wer bist du denn? Hallo, wer warst du denn? Hallo, wer bist du denn? Hallo? Ja, hallo. Kuttner. Ja. Sehr schön. Ey, du musst uns mal helfen. Na, dafür bin ich doch da. Na, wir haben was nicht, also wir haben was angefangen und nicht zu Ende gespielt. Oder? Na, was denn? Na, wer wird Millionär? Ach Gott, nee, Kinder. Ach doch, tut mir leid. Ihr sitzt jetzt da und spielt Wer wird Millionär und kommt nicht zum Ende. Ja, wir würden schon jetzt tun versuchen, die jetzt anzurufen, dass du uns hörst. Wir wollen die Millionen knacken, aber nee, das klappt nicht. Hey, es wird doch nicht. Mit meiner Hilfe wird es auch nicht. Nee. Nee. Na, wenn es so wäre, wäre ich ja selber Millionär. Na toll, na, wir spielen ja nur, wir kriegen nur eine virtuelle Million. Ach so, na, bei mir reicht es diesmal zu virtuellen 16.000. Na, 16.000 wollen wir hinkommen. Wie weit seid ihr denn schon gekommen? Wo sind wir jetzt? 50 Euro. Bei wie viel? Na, wir spielen schon jetzt, wir sind hier runtergerutscht. Wir hätten von der blöde Frage, jetzt sind wir weg. Was war denn die blöde Frage? Ach, sind wir ohne mehr. 64.000 war schon gewesen. Das war Mann, ein Ärger, oder? Ja, das ist ein Ärger, das sag ich dir. Ah, das schöne Geld. Ja, das glaube ich. Na, ist ja virtuell, aber hätte man sich ja mal einen schön virtuell besaufen können von. Das machen wir schon. Ach so, ne, das macht ihr doch aber reell, das macht ihr doch ja nicht virtuell. Nee, da wir besaufen uns reell und versuchen uns die Millionen virtuell zu besorgen. Ja. das ist eine überschaubare Mischung, oder? Was ja, sollte man mit einer Million, wüsste man doch ja nicht, was man anfangen soll. Da ist doch ein Sixpack eine ganz klare Sache. Ja, deswegen sagen wir ja. Oder deswegen, genau. Da kann doch nicht. Ja, ein Kirsch ist doch geiler. Da kann doch nicht. Was? Kirsch? Ja, saurer Kirsch. Ist saurer Kirsch. Ja, der aber dreht. Aber dreht, ja. Ein bisschen doller. Ja, ja, ja. Und morgen kriegt man den Mund nie wieder auf. Na, das sowieso nicht. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So, ja. Was ist denn jetzt die 50-Euro-Frage? Die würde ich mir dann doch noch zutrauen. Echt? Naja, mach mal. Weil mein Kumpel liest es vor, ja? Ja. Na, warte, nee, er will sie vorlesen. Warum denn nicht? Weil er nicht lesen kann, oder was? Der ist schüchtern. Naja, gut, dann liest du die eben vor. Na gut. Ein besonders lebhafter und wenig schüchternes Kind nennt man... A. Was? Kessenherz. Was? Fuchs. Mundemanner. Oder Frechdachs. Also Frechdachs ist die. Das wissen wir auch selber. Toll. Frechdachs. Wobei ihr wisst ja, wie Rotraut ihr Kind nennt. Aber naja, gut. Bin ich jetzt nicht mal. Du musst uns da trotzdem weiterhelfen, ja? Machst du das? Na, jetzt noch eine. Und dann ist aber Schluss, dann ist die Sendung sowieso zu Ende. Ja, ich weiß ja. Ja, bist du ja für die rangegangen irgendwie. Ja, ich bin hier rangegangen. Sag mal, ich habe die ganze Zeit hier zu tun gehabt. Habt ihr nicht gemerkt? Ich habe mich mit Leuten unterhalten. Ich habe mich doch nicht mit 10 Leuten gleichzeitig unterhalten. Nee, ist ja richtig, ja, aber... Ich bin ja schon mit diesen 2 Mädels da vorhin überfordert gewesen. Na klar, aber sie hat was Wichtiges gehabt. Ja, das ist natürlich klar, aber das sieht man ja der Anrufleitung nicht an. Wenn es klingelt, weiß man nicht, ob etwas wichtig ist. Insofern geht man dann lieber nicht ran. Das ist wieder so ein blöder Verein. Rauschgift-Hindernis bezeichnet man dann auch als... Dann Dealer, naja. Ah, ja, na, aber jetzt, also sag mal, da habt ihr euch aber wieder halt ausgedacht, dass ihr meine Hilfe braucht. Ihr habt ihr doch alles, ihr seid doch selber perfekt, möchte ich sagen. Absolut. Ja, jetzt, ja. Absolute Allgemeinbildung. Vorbildhaft. Ja, die ganze Zeit haben wir nur auf dich gehofft, ihr wisst, und dann jetzt. Ah, ist das gemein, oder? Aber so ungerecht ist das Leben. Ja, das finde ich auch scheiße, ey. Ja, insofern bleibt uns jetzt nur noch übrig zu sagen, A, tschüss, B, tschö mit Ö. C, bis nächste Woche, oder D, Schüssikowski mit Ofski? Ja, so eine schöne Frage ist da für dich. Genau. Ihr könnt jetzt ankreuzen. Okay, ankreuzen. Okay, Kinder. Wir machen mal jetzt tendenziell Schluss, oder? Das ist fies, ey. Wie ist die Frage noch kommen? Welche Frage? Also, wie heißt das, der Höhenunterschied von Hoch- und Niedrigwasser am Meer? Am Meeren. Also, Wasserflut, Wallenkupp, was? Tidenhub oder Meeresschub? Oh Gott, hör auf, komm, also jetzt. Ja. Tschüss, oder? Na, siehst du, willst du nicht, wa? Naja, wisst du, ja, weiß ich nicht, nee. Na, ich auch nicht. Ja, also Wellenkopf, oder? Oh, ja, ja, okay. Tschüss. Okay. Tschüss. So, Kinder, wir können uns alle nochmal schön tschüss, oder? Tschüss. Tschüss, meine Kleine. Genau, tschüss, meine Süße. Tschüss, ja, mit Kutti. Ja, Mensch. Warte mal, hier, Rotraut, ja, der Bengel. Du musst ihn knebeln, bind ihm die Hände auf den Rücken und leg ihn ins Bett, ja. Oh, Rotraut, könnte ich mal reinlegen. Tschüss. Ich kann mal reinlegen. Oh, das sag ich dir, du. Tschüss. Genau, tschüss. Donnerstag sehen wir uns. Tschüss, Kuttner. Tschüss, Wolle. Genau, Donnerstag, Videoschnipsel, 21 Uhr, Volksbühne, sehen wir uns. Tschüss. Hier ist Martin und morgen gehe ich mit Scheiße in den Zoo. Du bist aber nicht Martin. Martin hört sich anders an. Tschüss. Ja, tschüss. Genau. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Wandern, wo tat sie so gut?